Heute sprechen wir über die Form der Chicken McNuggets. Gibt es da auch eine Fußballform? Denn da kann man ja auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in das große Tor schießen. Ich gehe erstmal Strom und Wasser abstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der ganz bestimmt einen Treffer erzielen würde, wenn er aus 11 Metern auf das große Fußballtor vor dem Brandenburger Tor schießen würde. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 139. Folge an diesem wunderschönen 29. Mai 2024. Ja. Und auch heute, wie immer mit dabei, der Experte fürs Dabeisein. Marc, schön, dass du wieder da bist. Hallo René, hallo Stefan. Hallo. Hallo da draußen. Wie sage ich immer so schön, auch ich begrüße Sie bei einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Und damit zurück ins Studio. Ja, und wer den Anfang jetzt noch nicht mitsingen kann, dem sei zu empfehlen, sich die vorangegangenen 138 Episoden anzuhören. Mhm. Ja. Sag mal, wie geht's euch eigentlich so? Alles fit im Schritt? Mhm. Alles senkrecht? Pfeife hängt? Jetzt die Pfeife im Moment, hängt? Ja. Das ist eine sehr intime Frage. Ja. Stefan? Nee, beantworte du doch zuerst. Nee, ich will mich da jetzt nicht so vorstellen. Nein, alles gut. Wie geht's uns? Viel muss, zu muss, tun? Muss. Viel zu tun, schlechten Leuten geht's immer gut. Ja, wie soll es einem schon gehen? Du weißt es doch. Nein. Ihr seid wirklich Smalltalk-Spezialisten. Mein Highlight-Event in den letzten zwei Wochen war der AWS-Summit in Berlin. Ist es Amazon? Ja. Ja. Ah, wo meinst du eigentlich AWS? Amazon Web Services. Ach, Amazon Web Services. Genau. Und also weniger jetzt auch wegen AWS, jetzt aus unserem Bezug vom Podcast her, sondern eher wegen der Location. Das hat nämlich stattgefunden in der Station Berlin. Sagt euch das was? Nee, noch nie gehört. Aber ich wohne hier. Schon mal gehört, aber noch nicht da gewesen. Direkt am U-Bahnhof Gleisdreieck. Den nur wiederum kenne ich sehr gut. Das sind so große Lagerhallen. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Wenn man aus dem U-Bahnhof kommt, ist auch ein Werbeplakat Station Berlin nach rechts direkt und da ist es dann gleich. Ein riesen Gelände und auch dieser AWS-Summit, also für alle, die es nicht wissen, was es ist, das ist quasi, ja, ein Summit ist ja ein Gipfel und da tauscht man sich halt aus. AWS stellt Neuerungen vor, der Chef von, war das der Amazon-Chef? Also, Bezos? Nee, der war es, glaube ich, nicht, aber hat auch eine große Rede gehalten, Neuigkeiten berichtet. Und natürlich die ganzen Partner und Unterstützer haben dort ihre Stände, bieten Netzwerken an, kostenlos Essen und Trinken. Also super. Aber ihr habt Eintritt bezahlt wahrscheinlich? Nein, konnte jeder hingehen. Brauchst dich nur anmelden und fertig. Hatte ich euch auch in der Resi empfohlen, aber ihr wolltet nicht. An welchem nicht. Tag war das? Da konnte ich nicht. Genau. Ach, ich hatte auch etwas anderes Umzugstag, zu tun. Ja. Wie an meinem Umzugstag warst du krank. Ja. Mit deinem Umzug war es was ganz anderes. Ich hätte sehr gerne geholfen, aber ich hatte einfach keinen Bock. Also ja. Ich war an deinem Umzugstag erst 15, von daher. Ach so, okay. Alles gut. Ich habe einen interessanten Fakt zu Amazon. Ja, bitte. Und zwar habe ich neulich erst gelesen, dass als es um die Namensfindung ging, hat der Herr Bezos, war der Meinung, er nennt sein Unternehmen so, wie er fühlt. Und der ist ja jemand, der will Geld machen. Und der ist in diesem Geldverdienen ein unerbitterlicher Mensch. Und deswegen kam er auf die Idee, seine Firma heißt Relentless. Relentless? Das bedeutet? Unerbitterlich. Unerbittlich. Unerbittlich. Unerbittlich. Ist dasselbe, oder? Naja. Nein, unerbitterlich ist ein Wort, was es nicht gibt. Okay. Doch, René hat es erfunden. Ich habe es erfunden. Genau. Ich habe es erfunden. Genau. Auf jeden Fall... wurde ihm dann wohl gesagt, ist jetzt vielleicht nicht so ein ansprechender Firmenname, machen wir was anderes. Dann hat er gesagt, na gut, Amazon. Jo. So, und ihr könnt meine Story überprüfen. Ihr braucht im Webbrowser nur eingeben, relentless.com und ratet mal, wo ihr landet. Bei Google. Amazon. Bei Amazon. Bei Amazon. Ja, so eine Geschichte gibt's. Wahnsinn. Ja, und Hauptthema war natürlich KI. Logisch, wo nicht. Ja. Eben, wo nicht, ne? Waren interessante Vorträge, zum Beispiel eine Dame von BMW hat einen Vortrag gehalten, wie KI in den Autos funktioniert. HelloFresh war auch da, da muss ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, Das war mit der langweiligste Vortrag, aber egal. Das spiegelt so ein bisschen den Aktienkurs von HelloFresh wieder. Man nehme ein bisschen Paprikapulver. Und also ist natürlich auch viel Werbeveranstaltung logisch. Ja, und streue es unter ständigem Rühren in den nächsten Ausguss. Genau. Wobei HelloFresh schon echt extrem gewachsen ist. Definitiv. Ich kann mich entsinnen an eine Zeit, wo die wirklich irgendwie zwei Fahrer hatten und die Leute bedient haben, wo es schwer war, einen Spot zu bekommen, um sein Essen wieder zu kriegen. Und dann kam die Corona-Zeit. Ja, aber die waren vorher schon weit. Die haben ja dann, ich glaube, ja, aber das war noch mal so ein Friedrichstraße, glaube ich. Nee, Quatsch, die sitzen, die im Zeitungsviertel. Ja, also genau. Die haben ein schönes Firmengebäude da. Beziehst sich jetzt auf HelloFresh Deutschland, aber die sind ja weltweit mittlerweile aktiv und haben ja auch unter verschiedenen Firmennamen, kennt man die ja auch international. Hallo Frosch. Also was gibt's das ist bei uns? Ist ein Riesen, in Frankreich, ne? HelloFresh, okay. Was den Aktienkurs angeht von HelloFresh, also da hat man den Eindruck, die müssen morgen dicht machen. Ist das so? Ja. Okay, naja. Das rauscht so in den Keller seit Monaten und Jahren. Apropos rauscht so in den Keller. Ja. Wir müssen uns von jemandem verabschieden. Ach so? Oh, dann gehe ich du mal. Du bist es. Vielleicht. Nein, betrifft ja auch unseren Podcast. Wir müssen uns von Google Podcast verabschieden. Ach so, und was hat das mit Keller zu tun? Keller? Ja, weil du sagtest, apropos Keller. Ab in den Keller. Hast du gesagt, oh, apropos. Ach so. Aber das machen wir jetzt immer so. Ja. Das machen wir jetzt immer so. Sagst einfach apropos, genau. Und dann machst du ein völlig neues Thema auf. Ja, natürlich. Fast doch. Nein, nur kurz für euch der Hinweis, dass wir ab 23. Juni natürlich nicht mehr bei Google Podcasts zu finden sind. Aber es gibt genug andere Plattformen. Und wenn ich mich durchsetzen kann und das über den Prototypenstatus hinauskommt, dann gibt es ja bald die irgendwas ist doch immer Podcast-App. Die Podcast-App? Ja, das ist dann so, dann drückst du, ich visioniere mal, ja. Mhm. Du drückst auf deinem Handy auf das IIDI-Icon, dann geht ein Player auf, dann suchst du dir irgendein Jahr raus, suchst du irgendeine Folge aus, machst abspielen, schaltest dein Handybildschirm aus, legst zur Seite und hörst ganz entspannt unseren Podcast. Kann auch eine Zufallsfolge abrufen? Ja, selbstverständlich. Wenn du das willst. Da muss ich jetzt nochmal mit den indischen Programmierern sprechen. Ja, aber Zufall kriegen die hin. In einem Monat. Ja. Ja, also gucken wir mal. War ja nichts versprechen. Also, und so lange findet man ja alles, was Stefan hier erzählt, auf berlin-podcast.de. Sowieso. Und wenn er einen guten Tag hat, sind Marc und meine Beiträge auch mit dabei. Vielleicht, ja. Ansonsten bei Spotify immer schön liken. Ja. Genau, und abonnieren. Ja. Abonnieren ist ganz wichtig. Keine Sorge, ihr macht uns damit nicht reich, aber glücklich. Nee. Wir verdienen damit kein Geld. Da gibt es wirklich kein Geld, wenn man auf den Knopf drückt. Ohne Ruhm und Ehre geht's noch. Nein, es gibt nur Geld für Abrufzahlen. Für Abrufzahlen? Da muss man aber Kontonummer hinterlegen, oder? Wir sind zu klein. Da muss man aber, Stefan, welche Kontonummer ist bei Spotify? Das verrate ich nicht. Na gut. Aber lenkt mal nicht ab, jetzt seid ihr dran. Wie geht's euch? Wie waren eure letzten zwei Wochen? Das fehlt noch. Geprägt von Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub. Die nächste Podcast-Folge muss ohne mich stattfinden. Ja. Da bin ich dann auf Kreta. Das heißt, wenn ihr draußen an den digitalen Empfangsgeräten gerne mitwirken wollt, wir suchen einen Co-Moderator. Erstmal nur testweise, aber man weiß ja nie, was sich ergibt. Wenn ihr gut seid, ist alles drin. Marc, wir wünschen dir natürlich einen schönen Urlaub. Ja, natürlich, Marc, einen schönen Urlaub. Wir werden an dich denken. Du brauchst jetzt nicht stornieren. Ich mache hauptsächlich Urlaub von euch beiden. Achso, okay. Ja. Also dann frage ich mich, was du in den letzten zwei Wochen gemacht hast. Kreta, ist schön. Wie ist denn da die Wetterlage im Moment? Hast du da mal geguckt? Oder ist noch zu früh? Es ist Kreta, dort ist heiß. Also im Moment haben wir dort 26 Grad im Schatten. Das heißt, in der Sonne fließt du einfach schon weg. Und bis wir da sind in einer guten Woche, könnte es noch ein bisschen knalliger geworden sein. Also es wird definitiv warm. Für wie lange? Wir sind 9 Tage dort. Naja. Und mit welcher Fluggesellschaft? Erst mit der einen und dann mit der anderen. Aber weißt du gar nicht. Hin ist Ryanair und zurück ist... Ach, ihr fahrt ohne Koffer in Urlaub? Nein, mit Koffern. Alles mit drin. Der ist schon da vom letzten Jahr noch. Bei Ryanair muss man doch alles, was man mitnehmen will, anziehen, oder? Nein. Brauchen wir nicht. Okay. Was hast du für Erfahrungen? Man hört so von diesen Fluggesellschaften. Ne? Ich weiß nur, dass die, ich weiß gar nicht, waren die Erfinder dieser Kofferschablone, die am Flughafen steht, wo wirklich? Leute dann mit ihrem Hammer versuchen, ihren Koffer da rein zu dremmeln. Ja. Muss alles der Norm entsprechen, logischerweise. Ja, und dann sitzen sie im Flieger mit der Kofferschablone und dem Koffer. Aber das heißt, der Marc, du kommst erst wieder, wenn die Fußball-EM schon begonnen hat. Ups, ja. Wen interessiert? Ja. Naja. Und wir wollen ja wissen, wann du wieder dabei bist. Genau. Wir haben ja was vor mit dir. Du musst ja mit mitmachen beim EM-Tippspiel. Ja. Was ja von unserem Podcast präsentiert wird, habe ich gesehen. Ja, ich glaube, sogar alle Entwickler und Server und alles wird auch davon bezahlt, von uns. Krass. kannst du mal die Webadresse sagen? Ja, ost-tippspiel.de. Ja. Natürlich werden wir das auch nochmal auf Instagram posten. Rechtzeitig Bescheid sagen. Ja. Genau, damit ihr mitmachen könnt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch für die ersten Plätze einen kleinen Preis. Oh. Schauen wir mal. Das hat ja schon Tradition beim Tippspiel. Ja, da gibt es immer einen geheimen großen Spender. Was gibt es denn da zu gewinnen? Mal gucken. Hier Gutscheine von Relentless-Gutscheine. Ja, siehst du, da haben wir wieder den Bezug. Ne? Also genau, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber steht noch in den Sternen. Nee, das gibt es auf jeden Fall. Echt? Also, nein, selbstverständlich. Gibt es bei jedem. Was gab es denn in den vergangenen Jahren zu gewinnen? Da gab es auch meist Amazon-Gutscheine. Meistens Amazon-Gutscheine. Also die ersten drei kriegen auf jeden Fall immer einen Preis. Also das Tippspiel gibt es wirklich schon sehr lange, ja, und ich kann mich definitiv entsinnen, es gab einmal tatsächlich einen sehr, sehr großzügigen Spender. Achso. Rudi. Ach ja, stimmt. Ja, das, wann war denn das? Ist schon ewig her. Ja, war krass. Der hat richtig, richtig gut reingebuttert. Ja, schöne Grüße an Rudi an dieser Stelle. Ja, und wenn ihr euren Namen auch im Podcast hören wollt, dann könnt ihr eine Spendengemeinschaft aufmachen und uns den gesammelten Geldbetrag zur Verfügung stellen und der wird dann im Tippspiel. Genau. Ihr müsst es aber nicht. Und eins muss man noch sagen, René, das betrifft uns beide. Ja. Wir haben ja das letzte halbe Jahr ein bisschen am Tippspiel rumgefeilt. Ja. Und haben da was Cooles draus gemacht. Ich durfte wieder nicht mitspielen. Hört ihr raus, ne? Naja, sagen wir es so. Also es ist ein Projekt, was mir schon lange am Herzen liegt. Ich weiß. Ich wollte es endlich mal umbauen, modernisieren. Ja. Ich weiß. Ich habe dich ja auch dazu getriezt. Richtig. Und das letzte Mal. Und am Ende wurde ich ausgebotet von dem Penner da drüben. Nee, soll ich dir mal was sagen? Ja, jetzt sag mir mal was. Jetzt können wir nämlich mal dreckige Wäsche sammeln. Dreckige Wäsche sammeln. Waschen. Ich musste meinen Namen wieder ins Impressum reinarbeiten. Was? Ja, wer hat's denn erfunden? Wie? Warst du schon mal auf, wie hieß diese Plattform SourceForge? Warst du da mal gewesen? Nee, du meinst hier Archive.org. Nee, SourceForge. Ich weiß, was du meinst. Ja, stimmt. Ja, es war nämlich mal ein American Football-Tippspiel. Stimmt, das waren die allerersten Ursprünge, genau. Und dann hatten wir dieses Facebook-Ding, wo meine Anwälte es nicht hinbekommen haben, meinen Namen ins Impressum zu drücken, bei Facebook kein Thema war. Ja. Genau. Okay. Nein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist richtig geil geworden im Vergleich zu damals. Na, so toll kann es nicht geworden sein, weil ich habe ja nicht dran mitgewirkt. Ja, das stimmt. Aber. Könnte sein, hier sind Geräusche. Aber ihr könnt mich ja wenigstens ins Impressum schreiben. Einfach so, ne? Du stehst ja auch in der Tabelle dann, wenn du mitmachst. Stimmt, und wenn du Glück hast, stehst du sogar ganz oben. Ja. Du hast das Prinzip nicht verstanden. Steht der Name Barthe noch? Bitte wer? Barthe? Das heißt Barthe. Ah, Barthe, genau. Ja, richtig. Jetzt kommt die Erinnerung. An euch da draußen, wer es nicht kennt, es war eine Kunstfigur im Rahmen der Sendung von Mike Lehmann auf Radio Fritz seiner Zeit. Barthe war die Lebensgefährtin von Mike Lehmann. Und der hat seine Sendung da nicht mehr, oder? Nee. Okay. Auch schon lange her, war? So die guten alten Zeiten. Wahnsinn. Ja, und wenn man besonders nett zu Stefan ist, weiß ich, macht der auch einen eigenen Tippkreis auf. Ja, also genau. Für Geld macht er eh alles. Nee. Nicht deswegen. Aber René, zähl doch mal drei geile Neuerungen auf, damit er unsere Hörer ein bisschen neugierig macht. Oh Gott, ey, das klingt jetzt wie so eine Verkaufsveranstaltung. Erstens, es ist langsamer. Nein. Es ist, was cool ist, und das ist wirklich eine Innovation. Oh jetzt. Yes. Dass es auf dem Handy funktioniert. Endlich. Wow. Ich habe Leute gesehen, die haben sich im Mäusekino gequält, damit sie tippen können. Ja, das war ein großes Manko, das stimmt. Und Stefan hat so innovativ gedacht, er hat so ein, man kann die Spielergebnisse richtig geil tippen, dass man so Begegnungsergebnisse schon auswählt. Also du brauchst gar nicht sagen 3-4, sondern du klickst auf das Ergebnis 3-4, oder? Genau, ja, ist so ein Assistent, ne? Der so die häufigsten Ergebnisse schon vorgibt und dann brauchst du nur raufklicken. Absolut, also... Noch ein geiles Feature? Diagramme gibt es jetzt, Grafiken, Statistiken. Stimmt. Richtig geil. Hatten wir jetzt beim Bundesliga-Tippspiel. Also lasst euch überraschen. Einiges neu, neues Design und wir freuen uns total drauf. Die Fußball-EM, ich sag nochmal von wann bis wann die ist. Habe ich mal aufgeschrieben. Ja, das wusste ich ja wohl hoffentlich auswendig. Bin wissen. Ich ein Fußballfan, ey. Alter, was ich mit dir los? Ich habe die Einleitung extra mit dem Fußballtor gemacht. Ihr habt gar nichts dazu gesagt. Da müssen wir dazu sagen. Wir interessieren uns ja nicht für Fußball. Notiz, 14. bis 16. 14.6. bis 14.7. Ein Monat? Aha. Ja. Einige Spiele auch lange. In Berlin. Da bin ich ja schon wieder in Berlin, wenn es anfängt. Echt? Na, kannst du rechtzeitig noch? Am 12. komme ich wieder. Am 12. Ja, dann. Ja, du perfekt. Kannst auch. In Griechenland haben wir auch Internet, oder? Weil du wolltest eigentlich da mitmachen. Wollte ich? Na klar. Okay. China du auch? Hast doch Internet in Griechenland. Mach doch von da. Ja, kannst du. Genau. Ja, ist, aber wenn es dann noch gar nicht ist losgeht, nutzbar. Dann brauchst doch, du. Ich kann dir das schon freischalten. Genau, also ost-tippspiel.de, meldet euch gerne an oder falls ihr schon damals dabei wart, kriegt ihr sowieso eine Mail. Genau, ihr kriegt auf jeden Fall eine Einladung für alle, die bei den letzten Tippspielen dabei waren. Und da freuen wir uns, wenn das klappt und mal sehen, wie das wird. Wie gut Deutschland abschneidet. Da gibt es ja verschiedene Meinungen. Aber wir schauen mal. Wie Deutschland abschneidet, ist nicht mehr so wichtig. Hauptsache, sondern? Wir haben diesen Kunstrasen am Brandenburger Tor. Sehr gutes Stichwort. Dann habe ich doch mal eine Frage. Wie teuer ist denn der Kunstrasen gewesen? Zu teuer. Den zahlen wir doch, oder? Selbstverständlich. Ich habe da nichts bezahlt. Natürlich hast du also, das. Ja, aber ich habe doch jetzt keine Mehrausgaben dadurch gehabt. Nee? Nee. Haben sie dich nicht angeschrieben? Nee. 24.000 Quadratmeter Kunstrasen liegt auf der Westseite vom Brandenburger Tor. Ja, sieht sehr verstörend aus, weil das nämlich aus Wahnsinn. Dieser Rasenfläche Ampeln herausragen, so völlig random. Die haben sie noch abgebaut. Als ich da war, standen die noch. Die sollen noch abgebaut. Also zumindest habe ich gehört, die werden die auf jeden Fall die abbauen. Ja, also es ist krank. Die müssen aus dem Boden genommen werden. Die können doch nicht erst den Rasen. Nein, die haben den Rasen um die Dinger rum. Ich habe eine Fotografie angefertigt. Ja, aber also die können jetzt nicht. Die machen die Ampel noch weg. Dann haben sie blöd gearbeitet. Aber ich weiß, dass es geht. Man kann Ampeln entfernen. Man zieht die dann tatsächlich aus dem Boden raus. Achso, wenn sie raus sind, ist alles fein. Ja, aber was für ein Aufwand. Denn macht die Löcher dann dicht, ne? Nicht, dass da irgendwelche Fans reinfallen. 1,2 Millionen Euro kostet der Kunstrasen. Dinge, die die Welt nicht braucht, Kapitel Berlin. 518. Berlin ist arm, das aber sind sexy, hieß es mal. Warte mal, 30 bis 35 Euro pro Quadratmeter. Naja, nicht ganz. Du hast gelesen, aber die... Das was habe ich falsch gelesen? Ist halt, wenn man verschiedene Artikel liest, kommen halt verschiedene Zahlen raus. Ne? Das steht doch da, 30 bis 35. Und spannend ist, die Fanmeile an sich kostet, Marc... Rund 17,5 Millionen Euro. Ist der Hammer, das oder? Sind 35 Millionen Mark. Was ist denn das pro Person? Ja, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wie viel das sind. Ja, also auf jeden Fall... Wieso? Du hast ja gesagt, das ist von den Steuergeldern bezahlt. Das ist da einfach auszurechnen. Du rechnest jetzt durch die 80. Die durch 3,4 Millionen? Ja, oder 3,8? Da bleibt ja nichts übrig. Na, also es ist Wahnsinn und... Ich will jetzt wissen, was ich da bezahle. Es ist Steuerverschwendung. Punkt. Richtig. Warum? Mario Barth würde seine Freude daran haben. Ja. Mit seiner Sendung. Ja, letztendlich, und spannend fand ich auch, ein Unternehmer hat extra ein Start-up gegründet, Synlorn. Und der hat sich dann beworben für die Ausschreibung und hat den Zuschlag bekommen und hat diesen Kunstrasen dort geil. Mit seinem Start-up verlegt. Der hat jetzt 1,2 Millionen Euro bekommen. Sozusagen, ne? Aber du hast gar nicht das große Tor erwähnt. Hier nicht, aber in meiner Einleitung. Ja, auf der Westseite steht das, ne? Ja. Genau, da ist dann ein riesen Fußballtor. Ja, steht da schon. Kommen noch große Leinwände hin. Ja. Es wird Public Viewing geben, aber es wird auch andere Veranstaltungen geben, fußballfreie Veranstaltungen. Fußballfreie Veranstaltungen. Naja, weil die Fußball in Berlin sind ja nicht, also ein paar Fußballspiele sind in Berlin im Olympiastadion und an den fußballfreien Tagen muss es andere Veranstaltungen geben. Muss es? Ja, machen sie halt so, ne? Dass da immer was los ist. Konzerte zum Beispiel, Wir müssen dann nur aufpassen, dass wir während der EM Wahnsinn. Nicht im James June aufzeichnen. Wenn ein Spiel läuft. Wenn ein Spiel läuft. Weil da ist nämlich auch mal Public Viewing. Ja. Na, wir gehen ja auf die Fanmeile. Nein. Nee. Das werden wir nicht tun. Das werden wir nicht tun. Wir suchen uns einen anderen Friedhof. Ich war jetzt am Sonntag, bei einem Kumpel und bin am Brandenburger Tor ausgestiegen und wollte noch ein bisschen das Brandenburger Tor mehr angucken, aber da war schon, du kommst aus der U-Bahn raus, war alles abgesperrt. Ich denke aber, es lag an Macron lag das auch, weil der ja auch zu Besuch war am Brandenburger Tor. Aber man kam nicht ran. Nee, es stehen aber auch riesige gesehen. Baucontainer zwischen dem U-Bahn-Eingang und dem Brandenburger Tor. Also ich denke, der Wahnsinn. Das wird dann auch alles weg sein, wenn die da fertig sind. Ja, wir gucken mal. Also es gibt Kritik von Umweltverbänden und von einigen Parteien dazu. Ja, Kritik gibt es ja von jedem. Richtig. Ne? Und das Gute, in Anführungszeichen, der Rasen soll danach an Sportvereine in Berlin oder Schulen vergeben werden, verteilt werden. Gespendet. Ja. Ich bräuchte noch ein Stück für den Balkon. Das ist natürlich ein Tropfen auf heißen Stein, wenn du überlegst, wie viele Vereine gibt es in Berlin. Wird es ein Losverfahren? Kleiner prozentualer Anteil, mehr auch nicht. Ist nett gemeint, aber naja. Der ist besser als wegschmeißen. Ja, aber das ist auch, das sagen auch viele, guckt euch an, wie die Sportstätten in Berlin aussehen und dann wird halt für so eine Fanmeile mit so einem riesen Kunstrasen ist dann das Geld da. Naja. Aber natürlich muss man auch sagen, die EM bringt Berlin auch extrem viel Geld. Wenn die aber das kommen. Hätte sie auch getan ohne Kunstrasen. Ja, das stimmt. Naja, Schotter ist halt doof. Aber was haltet ihr davon? Ich habe so überlegt, eigentlich könnte man den doch da liegen lassen, dann nie wieder dort Autos fahren lassen. Einfach einen riesen Fußgänger. Das sieht wirklich richtig cool aus. Also ich habe es durch Zufall entdeckt, weil es so unwirklich ist, dass diese Riesenfläche einfach jetzt eine ganz so durchgehende Fläche ist. Ja. Sorry, ich habe nur eine Mücke verblasen. Naja, aber es ist, wie es ist. Wir freuen uns auf die Fußball-EM. Und das soll es erstmal mit Fußball für hier gewesen sein, weil Marc soll ja weiter mitmachen. Gott sei Dank. Och, Marc ist ja nicht so der Fußball-Fan, aber ich auch nicht. Der hat halt andere Sportarten, die er mag, die er auch selber spielt. Ist apropos so? Sportarten. Ja. McDonald's. Ach, jetzt kommt. Apropos Sportarten. Was hat McDonald's? Ist Essen ein Sport? Ihr kennt doch die Chicken Nuggets bei McDonald's. Und ich bin nicht persönlich. Diesbezüglich über einen sehr interessanten Fakt gestolpert. Und zwar die Form der Nuggets. Ja. Es gibt vier verschiedene Formen eines McDonald's Chicken McNuggets und die haben auch alle Namen. Das ist einmal, ich mache mal nur die englischen Bezeichner, Bone, Bell, Boot und Ball. Diese vier Formen gibt es. Ja. Das heißt, wenn du eine Packung Chicken McNuggets kriegst, könntest du sie eigentlich nach Form sortieren. Aha. So, und jetzt Stefan, die Frage, seit wann gibt es Chicken McNuggets? Da bin ich der Falsche. Kann ich dir nicht sagen. Nee, ist egal, 1983. Aber das ist auch gar nicht die Frage. Die Frage ist, warum gibt es vier feste Formen? Es gibt für alles eine Norm. Ja, die Norm hat ja jetzt, die ist ja in keinem DIN-Katalog niedergeschrieben. Nee, aber das haben die selber für sich gemacht. Weißt du warum? Nee. Also es gehen Videos rum, in denen erklärt wird, dass das zum Auskratzen der Soßenbecher ist, dass jeder Nugget die passende Form hat. Das ist aber, glaube ich, Quatsch. Ja, die Wahrheit ist, die unterschiedlichen Formen, also warum jetzt gerade diese Formen, keine Ahnung, aber die... Damit es natürlich wirkt. Also die werden ja produziert, das ist ja Formfleisch. Ich habe mir, wir können gerne dazu, ich hatte schon in YouTube, ich hatte in unseren Chat schon ein Video geschickt, kannst du gerne mal verlinken, da wird gezeigt, wie so ein Chicken McNuggets produziert werden. Okay, widerlich. Und da ist ja wirklich so eine Stanze, die eben diese vier verschiedenen Formen macht. Und der Grund dieser festen Form ist einmal der Wiedererkennbarkeit. Ist tatsächlich so. Du siehst da so ein Nugget und weißt sofort, das ist ein McDonald's Chicken McNugget. Ja, ja. Chicken McNugget, heißen die so? Ja. Ja. Chicken Nuggets heißt Nuggets, immer, ne? Nuggets. Chicken McNuggets. Okay. Das Mac muss natürlich rein, weil kommt ja von McDonald's. Der interessanteste Aspekt und der, glaube ich, ist auch der Hauptaspekt, die Form ist unterschiedlich, damit es vielfältiger wirkt und wahrscheinlich auch random und natürlicher. Dann ist die Form natürlich auch so gemacht, dass sie diese Nuggets gleichmäßig garen und gut durchgehen. Ne? Genau. Und sie lassen sich halt aufgrund der Standardform gut portionieren. Und es ist halt ein konsistentes Bild. Fand ich interessant, habe ich vorher nicht gewusst. Da muss ich erst 29 werden, um das zu erfahren. 29, so lange weißt du Schluss. Ja, aber Gegenfrage. Du wirst doch schon fast zum zweiten Mal 29. Eben. Was eine Gegenfrage, wie sieht es denn bei der Konkurrenz aus? Wer? Gibt es denn auch so die Konkurrenz? Den meinst du? Den König? Im Burgerkönig? Die Nuggets? Haben die Chicken McNuggets? Nein. Haben die sowas? Ach so, da gibt es gar nicht? Nein. Ich bin da der Falsche. Aber was essen Zwiebelringe? Was essen Kinder denn dann bei Burger King? Ja, weiß ich auch nicht. Weil das ist ja genau das Ding. Wenn du Kinder hast, dann kommst du an Chicken McNuggets gar nicht vorbei, weil Kinder essen nur diese Chicken McNuggets. Ja? Nein, tun sie nicht. Bis sie in ein gewisses Alter kommen, dann fangen sie auch an Burger zu essen. Ist das so? Das ist meine Erfahrung, ja. Was okay, mit Zwiebelringen? Die gibt es ja bei McDonald's nicht. Nee, aber bei Burger King. Hm. Ja, die würde ich nehmen. Aber ich glaube nicht, dass Kinder die mögen. Kinder sind ja etwas wählerisch. Aha. Das hättest du ja mal recherchieren können, René. Boah, was willst du recherchiert haben? Mögen die Kinder tatsächlich die Chicken McNuggets oder nur die Soßen, die es dazu gibt? Nee, die mögen die Chicken McNuggets nur. Ja? Die nehmen aber dann immer Soße. Wer frisst die dann roh? Also ich meine ohne Soße. Hä? Ohne Soße? Ja. Du hast ja mal, keine Ahnung, die nehmen dann die Soße, die dabei ist. Süß-sauer. Mhm. Es gibt süß-sauer, es gibt Barbecue, es gibt eine Senfsoße und es gibt Honig. Also zumindest zu meiner Zeit. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich noch 12 andere. Okay. Steht nicht in meinen Notizen. Ich kann es dir leider nicht sagen, aber ich werde eine wissenschaftliche Aufbereitung zu dem Thema in die Wege leiten. Nee. Ja, also ich kann dir auch nicht sagen, weil ich letztes Mal bei diesen Institutionen in Essen war. Wo gehst denn du hin, wenn du mal lecker essen gehen willst? Na, bestimmt nicht Restaurant. Da. Das ist ein Restaurant? Ja. Wie viele Sterne? Minus 3? Nee, aber so ein goldenes M. Ach, ein goldener. Stimmt, die goldene Hausnummer. Ich war neulich am Savini-Platz, schön beim Spanier Tapas essen. Mhm. Wie gesagt, direkt am Savini-Platz, das Andalusia. Durchaus empfehlenswert. Allerdings gab es einen kleinen Pferdefuß, so lecker wie das Essen war, so unterirdisch fanden wir die Sangria. Okay. Das hat so nach einem schweren Wein geschmeckt, war überhaupt nicht fruchtig. Hat gleich in der Birne gebimmelt. Also das war nicht so toll. Dann war es ein teurer. Dann war es ein guter. Ja, krass, aber guter Tipp. Tapas. Tapas, was Feines. Ja, Tapas. Spannend. Wenn McDonald's mal nicht die erste Wahl ist, gerne mal Tapas essen. Richtig. Vielleicht ist quasi dasselbe, nur in gut. Gibt bestimmt einen Tapas-Burger. Hast du nur noch nicht gesehen. Aha. Oder Fisch beim Inder. Hatten wir ja auch schon mal. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe diesbezüglich zu vermelden, dass es 0, gar keinen Feedback gab zu dem Thema aus der letzten Folge. Welches? Fisch beim Inder und artverwandte Katastrophen. Achso, so nach dem Motto, wenn ich nichts sage, Weib, schmeckt mir dein Essen? Ja, natürlich. Aha. So läuft das. So läuft das eigentlich. Wie oft hast du in der letzten Woche irgendwo deinen Senf zu abgegeben, ohne dass man dich gefragt hat? Also wenn etwas gut ist, dann wird es von mir selbstredend auch gelobt. Macht er doch hier alle zwei Wochen. Ich habe letzte Woche keinen Anruf von dir gehabt. Ja, dann überleg mal warum. Ja. Gut, Themawechsel. Themawechsel. Was haben wir noch? Nuggets. Nuggets, das ist nicht mein Thema. Marc hat hier ein mörderisches Thema mit reingebracht. Ja, ist ja egal. Wir sind ja draußen. Wie eine Pause. Wir haben heute Pausenmusik. Ach so, haben wir? Ja. Ist noch ein Stück, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Na, dann schauen wir doch mal. Dann, genau, haben wir überhaupt schon gesagt, wo wir sind? Das fällt mir gerade ein. Haben wir nicht. Weil doch, wir das so, in natürlich. Unser... Nein, wir haben eine Story davor gemacht. Das haben wir wieder verwechselt. Instagram. Wir müssen unbedingt sagen, wo wir sind. Dann sag bitte, wo wir sind. Wir sind auf einem ehemaligen Friedhof. Punkt. Berlin? In Berlin. Richtig. Als Berlin-Podcast war das anzunehmen. Das ist richtig. In Lichtenberg. Nahe Rathaus Lichtenberg, in dem Dreieck Rathaus Lichtenberg, S- und U-Bahn und Frankfurter Allee. Und Stefan Heim Park. Genau. Den gibt es ja noch nicht so lange und das Haus da auch nicht, ne? Dieses hohe Haus. Und ich kenne sogar einen, der da arbeitet. In was für einer Firma? Darf ich das sagen? Eine Veranstaltungsmanagement-Firma, würde ich sagen. Veranstaltungsmanagement? Können wir eigentlich auch gut gebrauchen, oder? Ja, stimmt. Wenn es mal mit dem Podcast nicht mehr so läuft. Nee, genau. Wir müssen Synergien finden. Auf so einem Straßenfest. Ja. Kann ich mir super gut vorstellen. Richtig. Wie auf so einem Straßenfest. Live-Podcast. Ja, klar. Lautsprecher hinstellen. Ist doch, ja. Die Leute können sitzen, klatschen. Interaktiv, genau. Ja. Eine gute Idee. Die erste Reihe kann mitmachen. Ja. Wir machen einfach die Pausenfüller auf zum Beispiel der Steglitzer Festwoche, wenn die Band mal nicht spielt. Dann kommen wir auf die Bühne mit unserem Equipment, und reden über tagesaktuelle Themen. Genau. Wie es unsere Art ist. Für den Anfang Steglitz ist okay. Ja. Später dann Rotes Rathaus da vor dem Platz. Oder? Ja. Apropos Rotes Rathaus. Ja. Genial, oder? Du hattest ja noch ein Thema. Was? Was? Hä? Nee, dann, worüber möchtest du denn jetzt sprechen? Ich? Na, über gar nichts. Er hat da schon gesagt, Marc hat da was mitgebracht. Genau, und damit du hast so ein mörderisches Thema mitgebracht. Naja, was heißt denn mörderisches Thema? wir alle wissen ja, dass dieses, ich vergesse immer die Begrifflichkeit, dieses Privileg, dieses Nebenkostenprivileg oder Mieterprivileg, ja, okay, oder wie auch immer das heißt, ja, das fällt weg. Sprich, wer zur Miete wohnt in einem Mehrfamilienhaus, ist meistens in der glücklichen Situation, dass er Kabelfernsehen empfangen kann, mhm, und das wird abgerechnet über seine Monatsmiete für seine Behausung. Und das fällt ja, oder der Zwang dazu fällt zum 1.7. weg. Ja. Und das heißt, für alle, die sich nicht darum selbst bemühen, buff, von einem Tag auf den anderen kannst du gehen, Fernsehen mehr gucken. Schwarz eher. Zack. So. Ja, dazu gibt es offensichtlich schon wieder Fragen. Ja, ich habe das Gefühl, als wenn ich das jede Woche höre. Ja. Naja, es wird in der, ich habe sogar schon einen Podcast darüber gehört, ja, vor 2 Monaten. Steffen, vielleicht kannst du den verlinken. Irgendwas, nein, ist doch immer. Nee, ja, darum geht es ja gar nicht. Ach so, worum ist ja nur die Einleitung dazu. Wir haben doch noch nie ausführlich darüber gesprochen. Über das Privileg, natürlich. Ja, über das Privileg. Ah, aber jetzt kommen ja die Folgen. Was mache ich denn? Was habe ich denn, genau, für Möglichkeiten? Aber haben wir das nicht auch schon gemacht? Nein. Oder bin ich der aus der Zukunft? Richtig. Aber höre ich einfach nur, aber du hast recht, es gibt immer mehr Werbung von den ganzen Streaming-Anbietern, Internet-Anbietern, die natürlich darauf aufmerksam machen und Kunden haben wollen. Genau. Also wir dachten, wir nehmen das mal zum Anlass, oder ich dachte, wir nehmen das mal zum Anlass, um euch mal mit der Nase darauf zu stoßen. Erstens, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Ihr müsst euren Arsch in die Spur kriegen, ihr müsst euch darum kümmern. Mhm. Und wir wollen euch da so ein bisschen helfen. Und zwar zum einen, indem wir euch sagen, was es für Alternativen gibt. Und gegebenenfalls komme ich auch noch dazu zu sagen, ja, ich habe da selber natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, damit meine Freundin weiter Fernsehen gucken kann. Und meine Erfahrung kann ich ja mit euch teilen. Also, wenn ihr weiterhin Kabelfernsehen gucken wollt, das könnt ihr machen. Da bezahlt man selber im Monat so um die 10 Euro. Mhm. Und dann ändert sich quasi gar nichts für euch. Ja? So eine Sachen wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus oder so, müsst ihr dann, wie auch jetzt schon, dann einfach selber dazu buchen. Das gibt es ja dann nur übers Internet. So, das zum einen. Also man kann Kabelfernsehen einfach weitermachen. Es gibt die Möglichkeit, für zwischen 50 und 150 Euro sich einfach eine Satellitenschüssel zu besorgen, die an seinem Fenster, seinem Balkon irgendwo anzubringen. Aber da müsst ihr euch natürlich die Erlaubnis einholen. Das dürft ihr nicht einfach so machen. Ich habe schon im Internet gelesen, da waren so Leute wie, ja, ich habe schon mindestens 20 Leuten geholfen, sowas aufzustellen auf dem Balkon. Das ist überhaupt nicht erlaubt, aber ich mache das so, dass man das nicht merkt. Da sagt überhaupt keiner was. Das ist nicht der Weg, den wir fahren wollen, weil wir vom Podcast Irgendwas ist doch immer, dem meisten Berlin-Podcast und eurem Lieblingspodcast, wir hassen Kriminelle. So, jetzt Stefan, du. Wo seid die Guten? Bei Satelliten natürlich ganz wichtig, Südseite muss es sein, sonst bringt es nichts. Ja. Aber ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Ja. Na, dann frag. Abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, dass wir darüber schon 100 Mal gesprochen haben. Nein. Habe ich noch eine Frage? Ich habe vor ungefähr, will nicht lügen, aber 4 Jahre ist bestimmt locker her, von meinem Wohnungsanbieter die Information bekommen, also von meinem Vermieter, von meiner großen Wohnungsbaugesellschaft, dass ich zukünftig mich selber um einen Vertrag mit Fernsehen kümmern muss und dass es aus der Miete genommen wurde. Das ist korrekt. Das gibt es ja auch schon lange. Das, ja, okay. Es also kommt immer auf den Vermieter drauf an. Ne? Also das heißt, bei mir ist es auch der schon Vermieter lange war so. Dann sehr, sehr zeitig dran. Ja. Genau, ja. Also es ist ja auch langfristig gemacht worden und jetzt definitiv. Und wenn dein Vermieter halt mit dem Kabelanbieter gesagt hat, er würde sich nicht drum kümmern, sondern das soll der Kabelanbieter selber machen mit den Mietern, dann war das auch schon immer so quasi. Ne? Genau, also Satellit hast du gesagt als Alternative. Es gibt auch Flachantennen. Ich bin da zum Beispiel jemand, ich habe eine Flachantenne, aha, auf meinem Fensterbrett. Du bist also ein Satellitengucker. Richtig, ne? Und genau, bin ich der Einzige in meinem Aufgang und das spart schon extrem Kosten, weil ich zahle halt nichts für, also keine Grundgebühr dafür. Gibt natürlich entsprechende Abos noch für bestimmte Sender, die man dann natürlich zahlen muss. Mhm. Genau, aber mittlerweile ist die Zeit ja fortgeschritten und es gibt Alternativen im Prinzip. Braucht man nur einen guten Internetanschluss. Bevor wir zum Internetanschluss kommen, zum IPTV, ja? Hätte ich noch mal eine Frage zum Satellitenfernsehen. Hat das irgendeinen technischen Vorteil gegenüber dem normalen linearen Fernsehen, wie es eben aus dem Kabel über die Hausantenne kommt? Nee, über die Hausantenne kommt nichts mehr. Na, doch, es gibt ja noch Antennenfernsehen. Terrestrisch. Achso, das ist digital. DVB-T2. Ja, du hast recht, das gibt es über Antenne, aber es ist digital. Ja. Ja, da gibt es aber beim Antennenfernsehen eine Einschränkung, dass es ja nur noch öffentlich-rechtliche frei sind. Der Rest muss definitiv bezahlt werden. Bei Satellit ist es so, dass öffentlich-rechtlich und die meisten privaten Fernsehsender frei sind, aber nicht in HD. Wenn man sie in HD sehen will, dann muss man zahlen. Satellit hat halt die meisten Kapazitäten. Das heißt, die Bildübertragungsrate ist höher. Die Bildübertragungsrate ist höher. Wenn man auf die Bitrate guckt, genau. Das wird beim die Bitrate, es ist nicht die Bildwiederholrate. Da kommt es ja auch im Sender drauf an. Ne? Da haben wir die Öffentlich-Rechtlichen ein andere, was anderes, glaube ich, ein anderes Format als die privaten. Aber die Kapazitäten sind höher bei Satellit. Das auf jeden Fall. Und auch die, möglicherweise gab es Zeiten, wo nicht alle Dienste eines Senders übertragen wurden, wo nicht alle Tonspuren mitkamen im Kabelfernsehen. Aber ich glaube, das war mal, das ist jetzt nicht mehr so. Kabelfernsehen ist natürlich begrenzt, weil du nur ein bestimmtes Frequenzband hast. Bei Satellit hast du natürlich deutlich mehr Sender. Und frei. Ja. Stefan hat da das schon eingeschränkt. Er hat gesagt, naja, ein bestimmtes Kontingent kriegst du frei. Aber ebenso wie beim Kabelfernsehen muss man beim Satellitenfernsehen offensichtlich für besondere Kanäle dann auch nochmal extra zahlen. Ja. Wie zahlt man denn da? Also wie wird denn das dann, wie ist das verschlüsselt? Steckt man dann eine Karte in seinen Sender? Ja, genauso wie beim Kabelfernsehen. Genau. Und ein Modul. Und ist auch so, man kann pro Receiver nur einen Sender gucken. Ne? Also zu Deutsch, ich habe zwei Fernseher zu Hause, schließe dann einen Receiver an. Und dann kann ich nur einen Sender gucken. Üblicherweise, ja. Weil der Receiver ist ja quasi, der Fernseher ist ja nur der Monitor. Das Dekodierungsmodul. Also genau. Du hast ein irgendwie geartetes Signal, was über Kabel oder über die Luft kommt, jetzt aus dem Weltraum oder sonst irgendwoher. Mhm. Und das muss dekodiert werden, damit es... Das heißt, für eine Familie ist es kacke. Damit es überhaupt auf dem Fernseher dargestellt werden kann. Ja. Und diese Decoder, die können ein Signal gleichzeitig. Zwei Satellitenschüsseln macht dann keinen Sinn, weil man bräuchte zwei Receiver. Gibt's es ist andersrum. Also du hast bei einer Satellitenschüssel gibt es ja verschiedene Typen. Du kannst auch ein Doppel-LMB nehmen und dann hast du was zwei. Was ist denn LMB? Ich weiß es. Ja, was ist es? Ich war bei der Armee bei den Funkern. Ja? Der LMB ist der, du hast den Satellitenspiegel, da ist ja ein Stab drin und auf dem Stab sitzt ein... das eigentliche Empfangsmodul. Ja, und das bei Funkantennen, wie ich sie bei der Bundeswehr kenne, kann man die polarisieren, also senkrecht oder waagerecht. Das ist sehr wichtig, damit nicht der Vorgesetzte aus 100 Kilometern Entfernung vorbeifahren kommt und sagt, warum empfangen wir euch nicht? Und du holst die Satellitenschüssel runter, weil die ist ja nicht wie bei uns zu Hause auf Augenhöhe, sondern auf dem Dach. Und dann sieht man, dass man den LMB falsch rumgedreht hat. Ja, genau. Und da kann man dann mehrere, also auf einer Schüssel mehrere Empfangsgeräte anschließen. Weil die Schüssel selber nimmt nur das Signal, das Ankommende, und bündelt es und wirft das wieder zurück. Genau. Also machst du mehrere LMB. Receiver dann daran? Nee, du kannst ja, ein Receiver kann ja auch mehrere Eingänge haben. Das geht ja auch. Du kannst ja auch parallel gucken und aufnehmen. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber es geht natürlich im Kabel unter Umständen auch. Das ist schon alles verdammt technisch schon wieder. Richtig. Mir ging es ja gar nicht hin. Und meine Frage war, ob es irgendeinen besonderen technischen Vorteil gibt vom Satellitenfernsehen gegenüber dem Kabelfernsehen. Oder ist es quasi genau dasselbe, nur anderer Übertragungsweg und mehr Kanäle? Kostengünstig. Alles anders. Anderer Übertragungswert, andere Kanäle. Ja. Und ich würde sagen, die günstigste und modernste Variante ist tatsächlich noch das Internet. Da würde ich lieber ein bisschen Geld ins Internet stecken und dann dort die Mediatheken. Ja, aber das ist immer die Sache, wie man das vergleicht. Ne? Weil übers Internet brauchst du erstmal Internet und da entstehen schon Kosten. Und das darfst du in der Rechnung ja nicht vergessen. Das ist ja dann nicht fair. Bei, ne? bei der Satellitenschüssel hättest du natürlich recht. Ja. Was ist mit DVB-T? Da haben wir ja festgestellt, hast du nur noch die Öffentlich-Rechtlichen. Genau. Und das ist für mich auch keine Alternative. Nur im Notfall, wenn es mal ausfällt. Aber du kannst ja für 10 Euro im Monat, viele Anbieter gibt es ja, genauso die machen, geben dir einen Receiver mit einem Jahresvertrag drin. Mhm. Da bezahlst du den Receiver. Hast du eine Karte drin für ein Jahr. Genau. Und wenn die abgelaufen ist, so ist es. Kommst du aber locker auf 10 Euro im Monat. Ja, das ist natürlich cool, wenn du jetzt ein Grundstück hast oder so. Da ist es schon nicht schlecht, DVB-T2. Aber kommen wir jetzt aber zu den Sachen, die Marc eigentlich loswerden wollte. Weil ich habe nochmal nachgeguckt. Weil ich konnte nicht an mich halten. Wir haben im Januar in der Folge 130 darüber gesprochen. Und die heißt tatsächlich auch jetzt Gucken in die Röhre. Und da geht es um das Nebendingens. Kostenprivileg, genau. Nebenkostenprivileg. Das haben wir vorgestellt, so ist es. Aber wir hatten jetzt noch nicht über die Möglichkeiten so richtig gesprochen. Und da wollte Marc speziell auf die Apps, auf die Streaming-Apps. Genau. Jetzt wollte ich noch was fragen zu Satellitenzeug. Schon wieder vergessen. Egal. Ja. Ja, die dritte Möglichkeit ist tatsächlich übers Internet. Mhm. Und da gibt es viele, viele verschiedene Anbieter. Da gibt es so etwas wie Waipu TV. Ah, ja, genau. Obwohl, war das die Frage, die ich stellen wollte? Ja, nee, lassen wir das mal hinten runterfallen. Ich glaube, das ist eine technische Geschichte im Fernseher entsprechend. Also, Waipu TV. Ich habe eine Internetinfrastruktur, habe ich natürlich schon zu Hause. Und dann sage ich, okay, ich will in Zukunft über das Internet Fernsehen gucken. Das sollte dafür natürlich schnell genug sein, aber gehen wir einfach mal davon aus. Du hast eine 50-Megabit-Leitung, so wie ich zu Hause. Genau. Ja, und dann sagst du, Waipu TV soll es jetzt einfach sein. Was ich, wie viele andere Anbieter, hast du 150 unterschiedliche Sender, die du abrufen kannst. Du hast gegebenenfalls die Möglichkeit, im Internet Sachen irgendwie zu speichern bei dem Anbieter. Das heißt, du hast so ein begrenztes Video on Demand. Also ich weiß gar nicht, ob das denn, ob die denn auch live um was machen. Also ja, sind müssen so sie Features, ja. Also man darf das nicht vergleichen mit Netflix zum Beispiel. Mhm. Netflix ist ja reines Video on Demand. Ich möchte irgendwas sehen und sage jetzt, ich möchte das gucken und ich kann jederzeit sagen, ich möchte wieder von vorne anfangen, spulen, sonst irgendwas. Waipu hat Live-TV auch. Ganz genau. Waipu ist eben hauptsächlich irgendwie Live-TV, wie Satellit denn eben nur über das Internet. Und bietet eben internetspezifische Mehrwertdienste, wie zum Beispiel, du kannst aufnehmen, du kannst pausieren, du kannst zurückspulen, sowas also in der Richtung. Das haben die meisten Anbieter gleich, also ob es jetzt nun die Telekom ist, 1&1, sie haben ja alle ihre Streaming-Apps sozusagen und Fernsehmöglichkeiten, Waipu TV, was haben wir noch? Kostenfrei Pluto TV. Das sind jetzt keine klassischen bekannten Sender. Dann natürlich alle Mediatheken. Genau, die sind ja meistens dabei. Ne? Wobei dazu zu sagen ist, die von RTL ist ja sehr eingeschränkt. RTL Plus, ja. Und die von. Die ist kostenpflichtig. Ja, richtig. Das muss man einfach sagen. Aber du kriegst auch kostenlose Inhalte. Ja. Immer die letzte Folge quasi. Was bei ProSieben oder bei Join, wie es ja sich nennt, als Videostream-Dienst ein bisschen anders ist. Da kannst du alle Folgen gucken. Genau, aber das sind ja senderspezifische Mediatheken. Letztendlich, das, was Marc gesagt hat, da hat man auch die freie Wahl. Ne? Also ist natürlich eine Preisfrage, es gibt verschiedene Abos. Je mehr man gucken will, in je besser Qualität, umso teurer wird es natürlich. Aber es ist auf jeden Fall eine super Alternative, weil mittlerweile, auch bei neuen Wohnungen, hast du meistens einen Glasfaseranschluss, das Internet ist da, und dann brauchst du nur noch so eine App. Ich finde es so völlig zeitgemäß. Also, dass das Fernsehen jetzt nicht mehr aus der Luft kommt und in der Miete mit enthalten ist, ja. Genau, das sagst du. Aber jetzt denk doch auch mal an die alte Generation. Wir sind die alte Generation. Wir sind doch nicht die alte. Gibt es denn nach uns noch eine? Vor uns, meine ich? Ja, wir sind... Ja, das stimmt schon. Also bei, Ja, kannst du ein bisschen was erzählen? Wie macht er das? Nee, ich muss meinem Vater, der versteht immer noch nicht, was Streaming heißt. Der will einfach nur sein Fernseher. Ja, genau. Ne? Also, du musst ihm halt sagen, dass das Fernsehen jetzt über einen anderen Kanal kommt. Ja, aber das ist Internet. Kompliziert. Da sind meine Eltern raus. Ne? Also, und diese Empfangsgeräte, zum Beispiel so ein Fire TV Stick oder es gibt dann noch alternative Sticks, Waipu Stick, das ist im Prinzip alles, was man braucht. Gut. Ihr werft mit Informationshäppchen um euch, aber wir müssen ein bisschen strukturieren. Weil es ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Du kommst jetzt mit sowas wie Fire TV Stick oder Google Chromecast oder dieser Waipu TV Stick. Genau. Also Waipu ist ein Anbieter. Genau. Waipu bietet einen eigenen Stick an, richtig, den ich einfach dann so in den Fernseher stecke und da ist dann quasi schon die Software da und dafür drauf. So, das ist eine Möglichkeit. Genau. Du hast vorhin in den Raum geschmissen, auch übrigens das mit dieser Box, das machen andere Anbieter auch. Ja. Also von Vodafone gibt es die Giga-TV-Box. Richtig. Oder von der Telekom gibt es die Magenta-TV-Box etc. und so weiter. Aber es gibt immer noch es gibt in den meisten Fällen, das ist jetzt schon die Einschränkung, dass es eine App gibt, die man dann auf dem Fernseher oder auf seinem Smartphone oder Tablet laufen lässt. Das ist ein entscheidender Unterschied. Also am bequemsten ist es für dich eigentlich, wenn du ein Smart-TV hast und lässt darauf dann so eine App laufen, für zum Beispiel Waipu TV, Genau. Dass es dafür so eine App gibt. So, das, heißt aber, also ihr hört schon raus, das funktioniert nicht überall. Also es gibt Dienste, da brauchst du zwingend eine sogenannte Set-Top-Box. Mhm. Bei den meisten. Bei wem denn? Ja gut, aber wer will den Computer an den Fernseher anschließen? Bei welchem Dienst braucht ihr eine Set-Top-Box? Bei 1&1, glaube ich. Brauchst du die Set-Top-Box? Also meistens haben alle eine App, das aber die bieten halt zusätzlich an. Nein, das ist nicht richtig. Sicher? Es gibt, ja. Das habe ich recherchiert. Ich habe mir angeguckt. Wir haben nämlich eine Magenta App. Die Telekom, Vodafone, O2, Waipu, 1&1. Ja. Waipu-App. Genau. Ist O2? Ja, O2 hat auch ein Fernsehangebot. Ja, O2 TV. Das ist aber ein Waipu abgespeckt, letztendlich steckt dahinter. Das ist absolut richtig. Ja. Deswegen ist es auch ein bisschen preiswerter. Also ich glaube, das Simpelste ist, wenn wir jetzt beim Internet-TV, also TV über Internet sind, man guckt, ob der Fernseher die Möglichkeit hat, diese Apps zu laden von den Anbietern, die man will. Oder man geht in den Laden und kauft sich so einen Stick, weil der Stick ist letztendlich nichts anderes als der Smart-Teil des Smart-TVs. Genau. Da ist der Computer drauf, blöd gesagt, der Internet hat, und den steckst du dir einfach in den ins SCART-Kabel-Anschluss, der heute HDMI heißt. Genau. Ja. Also, ihr seht schon, es ist nicht einfach, man muss da schon aufpassen. Ja, ihr vergesst auch immer wieder die Hälfte. Welche denn? Na, ich nehme mal an, ich habe zum Beispiel schon eine Set-Top-Box. Ja. Ich habe eine Apple TV-Box. Das ist ja, was ich sage, da guckst du da, ob es eine App gibt. Und wenn es eine App gibt, dann brauchst du dir keine App. Genau. Aber es ist eben wichtig, darauf zu achten, dass das eben nicht alles reibungslos funktioniert. Also, du hast einen Smart TV. Ja. Und der Smart TV, da kannst du Apps raufladen. Und dann sagst du, ja, wunderbar. Und dann gehst du los und holst dir von Vodafone ein Giga-TV-Paket und sagst, die TV-Box brauche ich nicht, die muss ich ja mieten, das kostet ja jeden Monat extra Geld. Es reicht mir, wenn ich mir die App runterlade auf mein Smart Home, auf mein Smart TV. Und dann stellst du aber fest, dein Smart TV hat das falsche Betriebssystem. Hm. Und dann funktioniert das einfach nicht. Bitte? Also, ihr guckst ja erst nach der App. Also, wenn ihr jetzt heiß auf Waipu seid zum Beispiel, dann macht ihr euren Fernseher auf, vielleicht hängt da sogar ein Fire TV-Stick schon dran oder irgendwas anderes, und ihr sucht einfach, ob das Waipu gibt. Im App Store. Dann braucht ihr euch nicht extra so einen Stick kaufen. Wenn ihr Apple TV habt, guckt ihr, ob es die App gibt, und wenn nicht, dann nicht. Und vielleicht habt ihr in der Familie jemanden, der jünger ist als 80, dann könnt ihr den auch fragen, ob er euch hilft. Naja. Ja, mir ging es ja auch nur darum, dass man das nicht vergessen soll. Ja. Die Leute sind ja alle richtig. Nicht so technisch versiert wie wir. Nicht immer gleich kaufen, ne? Nicht immer gleich kaufen, erst gucken, dann kaufen. Erst gucken, dann kaufen. Und erst unseren Podcast hören, wir sagen euch, worauf ihr achten müsst. Und dann losgehen und kaufen. Nicht die Katze im Sack kaufen. Geht's. Da könnt ihr nämlich, wenn ihr jetzt ganz spezifische Fragen habt dazu, Marc bietet in den nächsten 2 Wochen nach Erscheinen kostenlosen dieses Podcast. Nein. Kostenlosen Mail Support. Er ist ja im Urlaub. Nein, dann bin ich im Urlaub. Danach wieder. Nein, wenn ihr irgendeine Frage habt, irgendeine, muss ja auch nicht zu dem Thema sein. Wenn ihr irgendeine Frage habt, dann nehmt einfach Kontakt zu uns. So, dann geht es natürlich noch darum, wie unterscheiden sich denn die einzelnen Anbieter voneinander? Also da habe ich mir gar nicht die Mühe gemacht, mir das groß anzugucken. Ich habe Preise miteinander verglichen und was die an zubuchbaren Optionen bieten. Mhm. Weil viele bieten es an, dass man so einen Dienst wie Netflix oder Disney Plus dazu bucht. Also Netflix war so der Kombination, Standard. Ja. Das Ding ist, Netflix, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wird in unterschiedlichen Ausprägungen angeboten. Mhm. Also jetzt nicht nur in den Paketen, sondern auch nur, wenn du nur den Netflix abschließen willst, ohne alles. Und zwar Netflix Standard hat dann eine, in Anführungszeichen, normale Auflösung auf dem Fernseher, also normale Qualität, Bildqualität. Und da ist Werbung mit drin. Und wenn du keine Werbung haben möchtest, dann wird es ein bisschen teurer. Wenn du eine bisschen bessere Bildqualität haben willst, dann wird es noch ein bisschen teurer. Und willst du nicht nur auf 2, sondern auf 4 Geräten gleichzeitig gucken, dann wird es noch ein bisschen teurer. Ja. So. Und was diese Pakete dieser Anbieter, über die wir sprechen, namentlich Telekom, Vodafone, O2 TV, Waipu, 1&1, was die eben standardmäßig anbieten, ist eben tatsächlich sowas wie Netflix Standard mit Werbung. Mhm. So, bei dem einen oder anderen muss man das dazu buchen, dann wird die Sache gleich ein bisschen teurer. Oder aber es ist standardmäßig schon mit drin, das heißt, das Standardpaket ist an sich schon ein bisschen teurer. Aber du kannst dann, wie gesagt, irgendwie Netflix dazu buchen in einer besseren Qualität. So, da habe ich für euch mal ein paar Preise rausgesucht, falls euch das interessiert. Und bevor wir dazu kommen, für euch noch ganz wichtig, wenn man TV über Internet macht, das, was ich hier gefunden habe, hat immer 2 Jahre Mindestlaufzeit. Genau, eine wichtige Sache, bevor du die Preise sagst. Ich würde immer gucken, was kostet es im zweiten Jahr? Weil da sind nämlich auch gerade in der Werbung sehr nicht so nette Tricks. Da steht da irgendwie, kostet 1 Euro im Monat. Mhm. Und dann ist so ein Sternchen und dann ist es so klein, der Text in der Werbung, dass du es gar nicht lesen kannst. Wir haben beide mal in einer Firma gearbeitet, die viel mit Kleingedruckten gearbeitet hat. Ja. Da war eine Mindestgröße vorgeschrieben, damit man es lesen kann. Diese Regel scheint verpufft zu sein. Ja, anscheinend, ja. Weil es ist nämlich dann, also da fällt es wirklich vom Glauben ab, wenn du die Preise siehst. Du zahlst im ersten Jahr 10 Euro und im nächsten Jahr kostet es dich das 10-fache. Ja. Also ja. Da muss er wirklich aufpassen, weil die Preise werden dann teilweise nach meinem Gefühl auch sehr unverschämt. Ja. Genau das habe ich auch gemacht. Und zwar habe ich mir, also diese Sonderpreise, es gibt ja so Anbieter, so die ersten 6 Monate ist kostenlos. Ja, genau. Und genau. Danach dann so und so viel. Nee, das sagen die gar nicht. Doch, das sagen sie. Aber dann flüstern die. Nein. Also es wird kleiner hingeschrieben, dass du das meinst. Das ist ja immer genau. Aber genau diese Preise habe ich rausgesucht. Ja, sehr schön. Also, die Telekom mit Magenta TV für 35 Euro. Pro Monat. Pro Monat. Im Durchschnitt. Bekommst du das normale Paket und Netflix sowie Disney Plus in Premium-Qualität. Mhm. Also, das ist UHD-Auflösung, also 4K-Auflösung. Wer einen 4K-Fernseher hat, der wird davon profitieren und ohne Werbung. Und auf mehreren Geräten gleichzeitig streambar. Demgegenüber steht Vodafone mit Giga-TV. Mhm. Übrigens, diese Aufzählung hier, die hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und die Preise variieren auch immer wieder. Sprich, wir können ganz genau, Stand Mai. Heute. Mhm. Also 24. Vodafone mit Giga-TV kostet 19,99 Euro. Da ist dann bei Netflix in der Standardversion. In der 4-Euro-Version. Ja, wahrscheinlich. Und dann haben wir noch O2-TV. Was, wie Stefan schon sagte, ein abgespecktes Waipu ist. Ist aber vergleichbar mit den anderen. Und was steht hier noch? 32,98 kostet das. Und da ist auch der Netflix Standard mit bei. Mhm. Allerdings nichts kommt weiter. Bei O2 TV wie nichts weiter. Nur Netflix und? Und Waipu. Ja, Waipu, was ist denn das? Sind die öffentlich-rechtlichen, weil ich kostenlos gucken kann? Nein. Das sind auch die ganzen. Also sind ganz viele Sender dabei. Im Grundpaket. Du darfst davon ausgehen, dass jeder einzelne dieser Anbieter hier deutlich über 100 Sender bietet. Ja. Frei zum Gucken. Mhm. So. Ja. Also, für 32,98 O2 TV, da ist ein Waipu drin und Netflix Standard. Allerdings gibt es da noch, und da hattet ihr mich unterbrochen, einen Anschlusspreis, einen einmaligen von 39,99 Euro. Warum auch immer. Ja, weißt du, warum der so heißt? Die verlieren den Anschluss damit, wenn sie den nicht wegmachen, den Preis. Aha. Waipu TV direkt kostet 7,49 Euro. Mhm. Da ist dann Netflix mit Werbung schon dabei, habe ich hier zumindest aufgeschrieben, muss aber nicht stimmen. Das klingt ehrlich gesagt bisher nach dem besten Angebot. Nee, überhaupt nicht. Echt, warum? Ich arbeite das hier erstmal ab. 1&1 kostet 39,99 Euro. Da ist nichts Besonderes bei und du kriegst das 1&1 Paket auch nur, wenn du bei denen Festnetz abschließt. Mhm. Also wenn du noch zum Beispiel ein DSL oder Kabelfernsehen dazu. Das heißt, da ist nichts Besonderes dabei und dann muss man auch noch was mitbringen. Nicht einzeln buchbar. Ganz genau. Ja, sehr gut. So, Ditte. Du hattest noch irgendeine Frage? Ja, ich sag dir mal meine Ausgangsbasis, dann kannst du mich gerne mal beraten. Mhm. Ich komme aus einer Welt, in der Fernsehen kostenlos ist, also RTL, ProSieben, Sat1, also privat und öffentlich-rechtlich. Und jetzt sage ich mir, gut, ein Bezahlsender noch dazu, kostet so im Schnitt einen Zehner. Das heißt, wenn ich irgendwas von 40 Euro höre, dann müssen da schon mindestens 4 Bezahlsender dabei sein. Bezahlsender? Na, Netflix, also oder Amazon Prime. Das nennen wir nicht Bezahlsender, sondern das nennen wir einen Video-on-Demand-Anbieter. Ja, ich bin jetzt 65 und sage dazu Bezahlsender, weil ich es nicht anders weiß. Nein. Aber warum dein Beispiel, was da war mit den 100 Sender? Also erstmal scheiß auf 100 Sender, oder? Also, was ist denn da? Wie viele Sender hast du denn? RTL kenne ich. In SD kenne ich. Sat1 habe ich in den letzten 10 Jahren, glaube ich, nicht einmal angehabt. ARD, ZDF und Pro7. RTL und D-Max. D-Max. Kabel ein. Also im gucke ich nicht mehr RTL. Welt. Nee. Tele 5. Ja. Nee, aber du redest von SD-Sendern. Das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Ja, da muss man, ja gut, wie man will. Ihr müsst, ihr müsst erklären, was SD bedeutet. Scheißqualität. SD ist die kleinere Auflösung. SD ist ausreichend für Leute, die keinen ultramodernen Fernseher haben. Muss. Für euch übersetzt, SD ist eine geringe Bildqualität. Genau. Aber immer noch HD, also High Definition. Was? Nein. SD ist doch nicht HD. HD, deswegen gibt es ja SD und HD. SD ist 700 noch... 720p ist HD Ready. Also die, und darunter ist SD. Genau. Die, und HD ist 1080p. Das, also das ist jetzt schon wieder ein bisschen technisch für euch da draußen, aber wir müssen das hier ausdiskutieren. Genau. Aber man kann allgemein sagen, die privaten Fernsehsender in HD kosten, egal bei welchem Anbieter. Das ist einfach. Auch in der Mediathek? Ne, die Mediathek ist ja. Da haben wir schon festgestellt, ProSieben braucht Join nicht. Auch nicht das komplette Angebot, kann sich auch noch ändern in den nächsten Jahren. Genau. Weil der Kuchen wird ja nicht größer, sondern eher kleiner. Genau. Aber ich würde sagen, wir reden da ja jetzt schon eine ganze Weile drüber. Vielleicht sollten wir das so ein bisschen zum Abschluss bringen. Vielleicht kriegen wir ja Feedback. Ich muss ja erstmal René's Frage beantworten. Achso, wir wollen ja wissen, was das beste Angebot ist. Ich glaube, ich habe schon das beste Angebot. Nein. Ich habe einen Fire TV-Stick, das alles. Ich brauche sowas alles nicht. Du hast einen Fire TV-Stick? Ja. Ja, cool. Da sind Mediatheken. Schon seit 100 Jahren habe ich den. Ich auch. Vorher habe ich Chromecast. Na gut, da war kein Fernsehen. Aber nee, Fire TV-Stick. Ist für mich, der kostet 40 Euro. Ja. Da ist Netflix drin, wenn man es gebucht hat. Da ist Disney Plus drin, wenn man es gebucht hat. Ja, wenn man es gebucht hat. Das ist doch aber genau der Punkt. Hier sind solche Sachen ja mit bei. Das ist ja für Leute, die noch gar nichts haben. Ja, okay, und also, gucken tue ich. Also wir haben tatsächlich Disney und wir haben Netflix. Mhm. Aber Disney zum Beispiel gucke ich gar nicht. Ja. Unverständlicherweise. Echt? Star Wars. Ja, gut, das ist halt eine Geschmackssache, ne? Also ich gucke tatsächlich am meisten die Mediatheken. Marvel. Und gut, vielleicht doch am zweitmeisten Netflix. Die Mediatheken, YouTube gucke ich auch sehr viel. Da ist ja auch mittlerweile ein Bezahl-Abo verfügbar. Also man muss überall selber bezahlen. Muss man selber. Ich empfehle Magenta TV von der Telekom, weil da kriegst du für 35 Euro im Monat wie gesagt, nicht nur diese 100 Standardsender und den Mehrwert aufnehmen, zurückspülen, sonst irgendwas. 100 Stunden, was man da aufnehmen kann. Sondern du kriegst eben Netflix in Premium-Qualität und Disney Plus in Premium-Qualität. Das ist da alles schon mit drin. Das darf man nicht vergessen. Weil alleine, wenn du Disney Plus und Netflix alleine einzeln abschließt, dann bist du schon bei 30 Euro. Also das ist für mich das mit Abstand beste Paket. Und darum werde ich mich auch bemühen. Mhm. Das ist nur eine Meinung, und aber wenn ich hier eine Empfehlung aussprechen soll, dann soll es die sein. Natürlich, wie immer. Und ich habe schon seit Jahren Netflix und Disney Plus, und ich kündige die jetzt extra, weil das bei der Telekom kostet, was weiß ich, irgendwie Netflix kostet 5 Euro extra und Disney Plus kostet 3 Euro extra. Ja. Na, also für 8 Euro im Monat habe ich da ein richtig gutes Angebot. Dann siehst du, ich finde sogar Magenta Sport mit 13 Euro im Monat zu teuer. 13 Euro? Magenta Sports haben wir 13 Euro. Aber hey, hast du einen Telekom-Anschluss? Ja. Hast du? Ja. Bezahle ich denn? Nee, wir haben keinen Telekom-Anschluss. Wir haben doch genau, Handy. Wir haben aber Handy über Telekom. Ja, da gibt es glaube ich auch noch Unterschiede. Aber ist egal. Nee, und dann wegen so ein paar Eishockey-Spielen. Ja, wenn man Fan ist, das ist es. Also doch, ich finde, dass Fernsehen, auch wenn das jetzt auf eine andere Art und Weise passiert, teurer geworden ist. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Genau. Aber es ist nicht so schlimm, es ist ja alles teurer geworden. Eben. Ja, dann geht's ja. Dann geht's ja. Genau. Ja, wir hoffen, wir haben euch da ein bisschen den Durchblick in dem Dschungel geschaffen. So ein kleiner Einblick. Mich hat's voll verwirrt, ey. Tut mir wirklich leid. Marc hat gut recherchiert, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zu lang für einige geworden ist, aber ein wichtiges Thema ab Juli, wie gesagt. Es ist Fernsehen, es geht doch jeden an. Ihr müsst das wissen. Richtig. Ja, genau. Und Werbung gibt es überall. Das muss man auch noch sagen. Hä? Nein, alles gut. Gut, dann machen wir jetzt auch Werbung. Du hast einen Song versprochen. Es gibt natürlich wieder einen Song. Kurz nochmal, um euch abzuholen. In den letzten zwei Podcast-Folgen gab es AI-generierte Pausenmusik, gewidmet Marc und Stefan, und dann ist natürlich klar, was heute kommt. Kommt noch ein zweiter für mich? Ja, Ben. Oder? Nein. Haben wir Bens Song schon gespielt? Nein. Dann ich dachte, er kommt jetzt? Nee. Wie? Wer kommt denn? Wer kriegt denn jetzt den Song? Ich habe jetzt Ben gar nicht vorbereitet. Ach so. Aber du kannst doch keinen Song über dich selbst machen. Wir haben doch Ben seinen schon gespielt. Wann denn? Ja, der hatte einen schon, genau. Das stimmt. Den haben wir als erstes gespielt. Ja. Vor deinem. Stimmt. Dann richtig. Dann hatten wir Ben schon. Den haben wir schon gespielt. Den haben wir als erstes. Natürlich. Weil Ben sei Dank, sind wir in diesem AI-Thema überhaupt so fit nur. Ja. Und mit Udio heute der vorerst letzte Song, es sei denn, mal gucken. Also aber erstmal der letzte Song. Mein Song und danach die Kontaktmöglichkeiten. Schreibt er sich einen eigenen Song, wirklich. Ja, ich... Nachher schreibt er sich noch eigene Kontaktmöglichkeiten. Ja, rutsch auf deiner Schleimspur hier nicht auf. Die 15 Minuten werdet ihr jetzt wohl haben. Also. 15 Minuten. Es geht los, lehnt euch zurück, macht die Augen zu und fahrt vorher rechts ran. Es gibt Dinge zu tun, da hilft kein was nun. Es gibt Sachen, die muss man einfach machen. Denn für ein Ziel, da braucht es nicht viel. Doch alles, was einem dann bleibt, ist keine Zeit. Keine Zeit. No time. I hope for you, that is fine. All the things that shine because of me. Having no time. No time. No, no time. But they shine. Whoa. Without time. It's not about time, it's about doing fine, making things shine. Wandelt Zeit in Dinge um, die Zeit verrinnt mit jedem Tun, doch im Gegensatz zur Zeit, es ist das Ding, das bleibt. Ja, ihr habt den Aufhänger gemerkt, ne? So, jetzt kann mir keiner mehr einen Vorwurf machen zum Thema Zeit. Ach doch, das geht. Ja. So, an dieser Stelle auch an meinen C64-Kameraden, der mich ja so weggedisst hat in diesem Demo. Es ist nicht verkehrt, keine Zeit zu haben. Gut. Also, an dieser Stelle nochmal Udio, der Dienst, mit dem ihr solche tollen Sachen machen könnt, solange sie noch legal sind. Ja. Aber die Stimme hat mich an irgendeinen Künstler erinnert. Xavier Naidoo? Xavier Naidoo. Wirklich Xavier Naidoo? Xavier Naidoo. Ja, gut möglich. Ja, irgendwie, gut, genau. Gut möglich. Hat der das wirklich für dich eingebracht? Okay. Hat er. Okay, gut, jetzt haben wir, also wirklich auch ein cooler Song, auch wieder eine ganz andere Musikrichtung, so vom Stil her. Auch schön gemacht. Ja. Dann die Kontaktmöglichkeiten jetzt noch schnell oder am Ende oder keine Ahnung. Kann man am Ende reinspielen. Ach, weiß auch jeder. Berlin-Podcast.de, da steht alles zum Nachlesen. Dann wisst ihr das. So, wir haben jetzt überhaupt keinen Überblick, wie weit wir fortgeschritten sind, weil wir heute irgendwie Stündchen ziemlich haben überzogen sind. Jutet Stündchen. Aber genau, da kommen wir noch ein paar Berlin-Tipps, Veranstaltungstipps. Habt ihr ein paar bestimmt? Ich denke, die Folge heißt Finger weg. Dann wird die Folge wohl heißt heute... Heißt die so? Ja, sicher heißt die sollte Folge so heißen. Ja, und wir wissen auch, warum die so heißen sollte. Weil ihr sollt zu Hause nicht selber fummeln. Und zwar weder am Wasser noch am euch. Strom. Das Ding, ja, das haben ist total verboten. Okay, was für euch da draußen heißt, dass, wenn ihr da irgendetwas macht und ihr sagt, naja, Entschuldigung, bitte, so eine Lampe da an der Decke anbrennt, kann ich doch selber mal. Sei mal nicht sauer. Ja, könnt ihr. Aber wenn dabei dann irgendwas passiert, irgendwie, was weiß ich, Kriegsstrom, Kabelbrand, sonst irgendwas, dann sagt die Versicherung, Idiot. Na, bei einer Lampe wirklich? Da? Ja. Aber pass auf, ich habe es ja noch viel tragischer erfahren, weil ich wette, das weiß keiner von euch. Ich war in der Situation, dass ich in einer Umgebung, in der ich mich öfter aufhalte, in der Küche gab es ein Problem mit dem Wasserwaschbecken oder keine Ahnung was. Der Armatur. Und da war zufällig ein Sanitärunternehmen da wegen einer anderen Geschichte. Mhm. Und da habe ich gesagt, könnt ihr da auch mal gucken? Und da fragte der, wer hat denn das angebracht? Da haben wir selber gemacht. Wie? Kannst du gar nicht selber machen. Ich sage, was? Ich kann nicht selber meine Armatur ranmachen? Nein. Sagt er, nee, da brauchst du eine Lizenz zu. Da dachte ich, hä? Was will er mir denn erzählen? Und dann habe ich schnell mal recherchiert und ich habe herausgefunden, es gibt eine Trinkwasserverordnung, die übrigens von 1975 ist, in der aktuellsten Fassung von 2023, glaube ich. Und da steht drin, dass wesentliche Änderungen darfst du nicht machen. Wesentliche Änderungen sind jetzt nicht genauer beschrieben, aber im Prinzip geht es im Kern um den Schutz des Trinkwassers. Ja. Ein heiliges Gut bei uns in Deutschland. Und wenn du da irgendwas austauschst, dann musst du sicherstellen, dass da keine bedenklichen Materialien sind und es muss die Eigensicherheit gewährleistet sein. Und da ein Laie, so wie wir es sind, nicht dazu befähigt ist, das zu beurteilen, das geht schon darum, du musst eigentlich prüfen, ob die Armatur, die du kaufst, überhaupt zugelassen ist. Für die, da wurden schon bei Amazon Händler abgemahnt, die Zeug verkauft haben, was diese Zulassung nicht hat. Mhm. Und das Überprüfen ist halt auch ein bisschen schwierig, denn es gibt wohl Positivlisten. Oder die andere Variante ist, deine Armatur oder was auch immer du da am Trinkwasser anbaust, musst den Bewertungsgrundlagen des Bundesamts für Umwelt entsprechen. So steht es in der Trinkwasserverordnung, Paragraph 17. Was das im Detail heißt, es ist ein völliger Graubereich und unklar, zumindest für uns. Und ich habe gesucht, es ist ein Rabbit Hole, die Leute diskutieren sich da zu Tode. Ja. Also, das betrifft übrigens auch Duscharmaturen. Und wenn wir Armaturen sagen, meinen wir der Wasserhahn, der in der Wand ist, ein sogenanntes Eckventil, wenn man da was raufsetzt, dann geht schon los. Genau. Betrifft auch Waschmaschinen, betrifft auch Geschirrspüler. Es sei denn, die haben irgendwie so ein eigenes Wasserstopp-Rücklaufsystem. Dann darf man wohl, und Marc weiß genau dazu nämlich mehr. Nein, ich weiß dazu nicht mehr, sondern ich habe alternative Fakten gefunden. Und ich möchte, dass du dann da sagst, ja, dass du das bewertest. Okay, ich habe mich also ein bisschen belesen. Der erste Satz lautet, der Wasserhauptanschluss und alle Wasserleitungen, die direkt mit dem Wasserzähler verbunden sind, müssen von einem Sanitärinstallateur verlegt werden. Also das, denke ich, ist unstrittig. Machen wir es mal ganz einfach. Rohre. Alles, was an Rohren... Also wir reden jetzt ja auch von Häuslerbauern. Die sind ja davon noch intensiver betroffen. Das kommt jetzt... Also alles, was mit Rohren zu tun hat, definitiv. Ja, das ist klar. Dazu kommt der nächste Satz, der lautet, Wasseranschlüsse und Leitungen, die nicht mit dem Zähler verbunden sind, sowie Armaturen, kann der, jetzt der entscheidende Begriff, Hausbesitzer selbst verlegen. Siehst du? Hausbesitzer. Und da habe ich was anderes, gehört. Du darfst das nur, das musst du von einem Fachunternehmen eigentlich machen. Der Hohn geht im Internet so weit, dass die Leute, die darüber diskutieren, auch über den Perlator sprechen. Das ist das Ding, was am Wasser an unten dran ist. Richtig. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber wenn du eine Duscharmatur, also beim Waschbecken sagt man sich ja, trinke ich vielleicht eventuell draus, alles, was mit Trinkwasserentnahme zu tun hat, und wir haben zu Hause in der Regel ja nur Trinkwasser, also auch aus dem Duschwasser in Deutschland sowieso. Trinkwasser. Auch aus der Toilette. Natürlich. Ihr könnt zu Hause aus der Toilette trinken. Ja. Da gab es übrigens mal so einen Stress. Ihr müsst ihn nur sauber machen, ihr Ferkel. So einen Stress mit hatte ich mitgekriegt mit dem Klärwerk Wassmannsdorf. Heißt Wassmannsdorf im Süden. Mhm. Die haben ja Klos und die haben genug Wasser und die wollten ja vorgereinigtes Wasser, was ja kein Trinkwasser ist, weil aus dem Klärwerk kommt kein Trinkwasser unten raus. Das wird ja erst dann aufs Feld und sickert da ins Grundwasser und wird dann Trinkwasser. Die durften das nicht zum Spülen benutzen. Die wollten das in ihre Toiletten einladen zum Energiesparen oder beim Wassersparen, war ihnen nicht erlaubt. Also es ist wirklich ein Riesenthema. Ja. Und deswegen, nein, ich würde dem widersprechen, würde sagen, das darf der Hausbesitzer dann natürlich auch nicht. Nur weil er Hausbesitzer ist? Ja, das verstehe ich nicht so ganz, weil wenn ich Hausbesitzer bin, das heißt für mich nicht, ich bin der Besitzer eines Mehrfamilienhauses, sondern Einfamilienhaus. Nur für mich selber, für meine Familie. Du bist am Trinkwassernetz angeschlossen und du musst sicherstellen, dass da habe ich anders gelesen. Das heißt für euch da draußen, ihr müsst gucken, wer da recht hat. René, ihr dürft euch darauf nichts verlassen. Ich habe gelesen, selbst wenn du eine Bremsspur in der Unterhose hast und deine die Wäsche wäschst, dann machst du was ins Wasser, was da nicht hingehört. Was Das Waschmaschinenwasser, geht das ins Abwasser? Das geht dahin, wo auch dein Klowasser hingeht. Ja. Das ist alles Abwasser. Ja, also wie gesagt, da kannst du dich zu Tode suchen. Da gibt es die Fraktion der Sanitärleute, die sagt, Finger weg davon, gib mir 200 Euro, ich mach dir das. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ach so, aber ich darf hoffentlich noch selber entscheiden, ob ich Wasser aufdrehe. Ja, jetzt aber als Gegenbeispiel. Jetzt bitte. Ich habe einen dritten Satz und der lautet, auch nach dem, was ich gelesen habe, Wasserhähne etc. sind eigentlich überhaupt gar kein Problem. Wie werden die angeschlossen? Na, einfach nur festgeschraubt. Ja, und wo kommt der? Da kommt ja auch Wasser raus. Ja. Ja. Und ich habe gelesen, wenn du schließt etwas an die Leitung an. Du verlegst nicht die Leitung selber, genau. Aber an die Leitung selber darfst du was anschließen. Also das Abschließende. Da kannst du auch Fehler machen. Eckventil, und das Eckventil ist offenbar das, was aus der Wand kommt, wo das Wasser herkommt. Ab da darfst du nicht. Ja, und genau, aber der Wasserhahn ist ja noch davor. Das darfst du nicht. Es war wirklich, du darfst dir nicht bei Ikea ein Waschbecken kaufen und selber den Wasserhahn und die Armatur anschließen. Wir reden da nicht von Leitung verlegen. So wird es also kommuniziert, aber genau. Es ist völlig unklar, weil es steht auch in diesen, ich habe in Foren geguckt, in Sanitärforen, es steht auch da drin, nur weil die Leute es nicht wissen, heißt das nicht, dass es nicht... Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Genau. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja? Mietshaus, Mietswohnung, da gab es schon den Hinweis von meinem Hausmeister, hey, Stefan, falls du mal deine Armatur wechselst, sag Bescheid, das ist alles Sache des Vermieters, der macht das, der gibt dir eine neue, und das hat auch super geklappt. Okay. Und auch wenn du eine eigene willst? Ja, du kaufst die und sagst, hier, schließ die an. Das macht er kostenfrei? Das muss er nicht machen. Es kann auch sein, dass er sagt, nee, wir haben ja unsere eigenen. Und ja, es gab nämlich schon Probleme. Bei Wasserhähnen oder bei Mischbatterien fällt mir sofort ein, Ober- und Unterdruck. Schließ das mal falsch an, das falsche Gerät, schon hast du den Salat wahrscheinlich. Mischbatterie, Oberdruck, Unterdruck? Ja, muss ja immer das passen. Ja, das ist wichtig bei Wasserleitung, Ober- und Unterdruck. Wo ist denn die Mischbatterie? Ist sie hinter dem Rohr? Das ist das, was natürlich... Nicht gestikulieren, wir sind ja Podcast. Nee, man sieht uns. Ja auch eine Kamera. Ja, aber gucken nur die wenigsten. Die Mischbatterie, ist der Wasserhahn quasi. Das ist die Mischbatterie. Ey, wir sind so richtig. Wir haben so wenig Ahnung. Nein. Nee, warte mal, jetzt ehrlich mal, ich hätte gedacht, es kommt ein warmer und ein kalter Wasserhahn aus der Wand. Richtig. Ja, ist ja auch immer so. Und es gibt zwei Leitungen, die aus der Wand kommen. Richtig. Das eine führt kaltes und das andere führt heißes Wasser. Mit dem blauen ist es für kalt, weißt du, und mit dem roten. Und da gibt es keinen Oberdruck, Unterdruck, sonst noch was. Du hast zwei Leitungen. Die Leitungen, die können Ober- und Unter. Da ist ein bestimmter Druck drauf und es gibt unterschiedliche Drücke. Drücke. Und dementsprechend muss auch aber deine nicht Armatur sein. In der Wohnung. Ja. Das ist standardisiert, der Druck, der da drauf ist. Also er wird einen Maximaldruck nicht übersteigen. Richtig. Und du hast ja auch Absperrventile, das heißt, du drehst erstmal das Wasser ab, bevor du da überhaupt etwas dran rumschraubst. Ja, aber du kannst ja aber verschiedene kaufen. Welche für Oberdruck, für Unterdruck. Kannst du alles kaufen, natürlich. Okay, da weiß Stefan am ehesten Bescheid. Schreibt ihm bitte direkt und lass René und mich damit in Ruhe. Das Gegenbeispiel jetzt für diese Argumentation ist ja der Herd. Herd hat mit Wasser nichts zu tun. Dein Herd. Ja, aber nee, das stimmt ja. Aber das Argument ist doch, warum soll ich das nicht machen können? Nee, Herd darfst du nicht. Das ist ja Starkstrom. Ach, dazu habe ich übrigens etwas. Wasser ist ja auch nur Wasser. Das, verstehst du, was ich meine? Nein. Worauf ich hinaus will? Dass man sagt, beim Herd ist es fein, dass man nicht darf. Und beim Wasser... Richtig. Ich verstehe es ja auch. Trinkwasser. Das wird ja verunreinigt. Dann fließt ja nicht nur in eine Richtung. Ja, ich verstehe dich voll, Charlie. Ich bin voll bei dir. Siehst du. Lass Marc mal seinen Text zu Ende schreiben. Ja, genau. Marc, bitte. Ich bin mit dem Thema Wasser durch. Du bist durch? Ja. Du bist durch mit dem Thema Wasser. Aber jetzt die Überschrift lautet Strom und Wasser selbst machen. Und wir sagen dazu, und so sollte der Folgentitel auch lauten, Finger weg. Ja. Kommen wir nun zu Strom. Okay. Und da schließe ich natürlich genau an das an, was René gesagt hat. Also, es gibt Paragraph 13 der Niederspannungsanschlussverordnung. Mhm. Oh Gott, ey. Du bist ein Beamter. Von wann? Und da heißt es, von wann? Keine Lampen selber anschließen. An die Listerklemme? Ja. Machst du einfach nicht. Keine Steckdosen oder Schalter tauschen. Hm. Das machst du bitte nicht. Und jetzt kommt das Wichtigste, was René gesagt hat. sowas wie ein Herd. Der hat einen sogenannten Festanschluss. Das heißt, der hat nicht einfach einen Stecker, den in den Steckdose steckt. Nein, der hat eine 380 Volt Starkstromleitung. Ja. Der wird fest angeschlossen. Und das auf keinen Fall selber machen. Also darauf würde er hoffentlich auch nicht kommen. Aber eine Lampe anbringen? Ja. Es sei denn? Du bist selber Elektriker. Dann darfst du es natürlich. Du musst dafür zertifiziert sein. Ja. Das ist genauso wie als Gaswasser-Scheiße-Installateur. Aber das sagt doch noch keiner. Das habe ich nicht in der Schule gelernt. Ja, ich habe gelernt, wenn du ausziehst, machst du in deiner Bude bitte alles selber. Besen rein. Naja, also sagen wir es mal so. Bei Strom kann ich es verstehen, wenn man es falsch macht. Was passiert im schlechtesten Fall? Dass das ganze Haus keinen Strom hat. Fragst du. Was ist bei Wasser? Was passiert im schlechtesten Fall? Na, ist nass. Das Wasser bleibt nicht mehr in der Leitung. Naja, so. Darüber muss man sich bewusst sein. Braucht ja keine Sorgen haben, es gibt ja diesen Hauptwasserhahn. Wenn man den zutritt, kann in der Regel nichts passieren. Und es gibt für den Strom den FI-Schalter, den Maser. Du siehst, er hat doch alles doppelten Boden. Na, dann ist er alles. Ist ja wirklich so. Worüber reden wir denn? Ist doch safe. Aber der Punkt ist, auch wenn für uns selbstverständlich ist, unsere Lampen selber anzuschließen, unsere Wasserhähne selber mit der Wasserleitung in Verbindung zu bringen, es scheint nicht legal zu sein. Nein. Macht es also im Dunkeln, damit euch keiner dabei sieht. Im Falle eines Falles könnte die Versicherung sagen... Nicht die Versicherung. Du wirst vom Staat verklagt, weil du das Trinkwasser verunreinigt hast. Das ist eine Straftat. Ist noch, nee, ist eine Ordnungswidrigkeit, habe ich auch gelesen. Dazu. Ist keine Straftat. Muss nicht ins Gefängnis dafür. Nee, ins Gefängnis muss nicht dafür. Ja, oh Mann. So habe ich das Thema nicht erwartet, aber ist okay. Ja, gut. Ne? Ich schaue nochmal auf die Uhr. Ja, ich glaube, wir müssen langsam zu unseren Witzen kommen. Ist es Zeit für das Witze? Große das dann, Ende. Dann haue ich nochmal kurz, weil das ist uns schade, nochmal ein paar Juni-Tipps raus, zwei Stück. Köpenicker Sommer, ganz wichtig. 14. bis 16. Juni. Immer ein Highlight in Köpenick mit historischem Festumzug. Sag war schon mal einer nichts. Von euch da? Nein. In Köpenick? Altstadt Köpenick. Ja. Und 21. Juni, Fett Döner Musik in Berlin. Ja, das ist schon eher ein Begriff. Ja, das heißt wieder, wie viele tausende Bühnen in Berlin verteilt? Live-Musik auf der Straße? Kann ich dir nicht sagen. Ja, aber so wird es laufen. Ja. Wie viele Tage? An einem Tag, 21. Juni. Ach, das ist ja mitten in der Woche. Ist es so? Ja, das ist immer mitten in der Woche. Ja. Der 21. Juni, Marc, was sagt das Kalendarium dazu? Ich check das mal eben für euch. Vielen Dank. Ja, super. Das ist schön, dass du dich endlich einbringst. Ja, echt mal. 21. Juni ist in diesem Jahr ein Sommeranfang. Ja, das ist es auch. Deswegen gibt es ja die Fette oder Freitag. Musik. Ein Freitag sogar. Nö, das war vor dem Wochenende, ist doch perfekt. Fete. Was willst du denn mehr? Dicke Fete, aber nicht vergessen, also ohne Knete keine Fete. In der Innenstadt definitiv so ein paar Bühnen kann man sich geben. Macht Spaß. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum vorletzten Highlight dieser Folge, zum Blitzbattle. Ja. Ich habe drei Witze rausgeholt, ich hoffe ihr auch. Deswegen, ich habe 1, 2, 3, 4 und Bonus. Wir sind von der Zeit so vorangeschoben. Wir machen heute mal drei Witze. Okay? Nee, wir machen einfach schnell. Okay. Marc fängt an. Mode ist die Abkürzung für Männer opfern die Ersparnisse. Ja. Oh, sehr gut. Ein langzeitarbeitsloser Handwerker hat einen Termin beim Arbeitsamt. Der Sachbearbeiter sagt: Wir haben Ihnen doch schon mehrere Baustellen vermittelt und nie sind Sie zur Arbeit erschienen. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Der Handwerker meint: Hä, was hätte ich machen sollen? Auf jener Baustelle stand ein Schild mit der Aufschrift Betreten verboten. Hat er recht. Hatten wir ja gerade das Thema. Wenn du nicht dazugehörst, darfst du nicht machen. Herr Meier streut irgend so ein Zeug über seine Blumen. Irgend so ein Zeug. Das macht er drei Tage. Dann fragt ihn der Nachbar: Was streuen Sie denn da? Na, das ist gegen Elefanten. Hä? Aber hier gibt's doch gar keine Elefanten. Sehen Sie, funktioniert. Ja. Ich habe auch gelacht. Ja. Nur nicht so aggressiv wie du. Okay. Eine Frau sitzt im Restaurant und bittet den Kellner, die Klimaanlage runterzudrehen. Nach kurzer Zeit ruft sie den Kellner erneut zu sich und meint: Würden Sie die Temperatur bitte wieder absenken? Jetzt ist mir doch ein bisschen zu warm. Natürlich, wird sofort erledigt, Gnädige Frau, antwortet der Kellner. Doch ein paar Minuten später: Jetzt friere ich, drehen Sie bitte doch die Klimaanlage wieder runter. Ein anderer Gast winkt den Kellner zu sich und fragt ihn: Macht sie das ständige Hin und Her denn nicht wahnsinnig? Da antwortet der Kellner, weltmännisch, ruhig: Nein, das ist völlig in Ordnung, weil, ganz im Vertrauen, die haben gar keine Klimaanlage. Ah, okay, sehr gut. Ein Handwerker kommt in den Himmel und fragt Petrus, warum musste ich eigentlich so früh sterben? Ich bin doch erst 37. Petrus schaut in sein Buch. Nach einem prüfenden Blick sagt er, also nach den Stunden, die Sie den Kunden berechnet haben, sind Sie schon 93. Alles klar. Hab's befürchtet. Kenne ich. Begriffen heißt das, nicht befürchtet. Dass der so endet, hab ich befürchtet. Eine Wüste ist etwas, wo überhaupt nichts wächst, erzählt die Lehrerin den Kindern. Paul, kannst du mir eine Wüste nennen? Na klar, der Schrebergarten vom Papa. Okay. Sag mal, Papa, stimmt es, dass in Teilen Afrikas die Männer ihre Frauen bis zum Tag der Hochzeit nicht kennen? Das stimmt in allen Ländern, mein Sohn. Ein Rentner beobachtet, wie zwei Arbeiter arbeiten. So. Der eine buddelt Löcher, der andere schüttet sie wieder zu. Sagt der Rentner, sag mal, was macht denn ihr da? Da antwortet der Arbeiter, ja, eigentlich sind wir zu dritt, aber der Typ, der den Baum pflanzt und einsetzt, der ist heute krank. Genau. Das war klar. Ja, den kennen wir. So, jetzt ein etwas längerer Witz, mein letzter für heute. Okay. Ein Mann fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt. Auf dem Gepäckträger hat er zwei Säcke. Der eine Sack hat ein Loch, aus dem fallen dauernd 2-Euro-Stücke raus. Da überholt ihn die Polizei und stoppt ihn. Sie verlieren laufend 2-Euro-Stücke, sagt der eine Polizist zu ihm. Der Mann erschrickt, oh, da muss ich schnell den ganzen Weg zurückfahren und die Dinger einsammeln, sagt er. Moment mal, wendet der andere Polizist ein. Woher haben Sie das Geld eigentlich? Irgendwo geklaut? Nee, sagt der Mann. Wissen Sie, ich habe einen Schrebergarten direkt neben dem Stadion von Verein hier einsetzen. Sagen wir Hertha BSC. Die Leute kommen immer nach dem Fußballspiel und pinkeln in meinen Garten. Das habe ich mich, da habe ich eben mal mit der Heckenschere mich hingestellt und gesagt, entweder 2 Euro oder er ist ab. Die Polizisten lachen. Ja, gute Idee, sagt der eine. Aber was ist denn mit dem anderen Sack? Naja, wissen Sie, zahlen ja nicht alle. Weißt du, wie du mit so einem Wanderklo reich wirst? Nee. Indem du eine Preisliste hast, auf der steht kleiner Penis 1 Euro, großer Penis 2 Euro. Ah. Sehr gut. Ja. So, das war aber nicht dein Witz. Nein, der war trotzdem gut. Das war nicht mein Witz. Nein, nein. Ich möchte einen richtigen Witz hören von Marc. Ich möchte einen vorbereiteten Witz. Jetzt bitte den richtigen Witz. Wenn ich Ihre Ehefrau wäre, dann würde ich Gift in Ihren Tee tun. Wenn ich ihr Ehemann wäre, dann würde ich ihn auch trinken. Ja. Ich glaube, den hast du genau in der Form schon mal erzählt. Hab ich? Ja. Oh, das muss lange her sein. Aber macht nichts. Ein Elektriker soll bei Familie Schneider einen Schaden reparieren. Als er klingelt, bekommt er einen ordentlichen Schlag, der ihn zu Boden streckt. Frau Schneider öffnet die Tür, schaut auf den wimmernden Elektriker und meint, ah, Sie haben das Problem schon gefunden. Sehr gut. Ich Sehr gut. Beende mein Witzpotpourri. Warte mal, ich habe keinen. Ja, hör doch komm. Mal zu. Ja, wir wollen es nur hören, dass du keinen hast. So, Marc, bitte. Genau. Sie ärgert sich immer darüber, wenn er jeden Abend zu ihr sagt, gute Nacht, Mutter von 4 Kindern. Und eines Tages platzt ihr der Kragen und sie antwortet, gute Nacht, Vater von 1 Kind. Sehr gut. Ich habe noch einen Klempner kommt in eine Wohnung und fragt, ist das richtig hier? Hier soll ein Rohrbruch sein? Die Frau sagt, nee, bei uns ist alles in Ordnung. Da wundert sich der Klempner, wohnen hier nicht die Kunzes? Ach, die sind doch schon vor einem halben Jahr ausgezogen. Da sagt der Klempner, ja, typisch, ey. Erst bestellen sie einen Handwerker wegen einem Notfall und dann ziehen sie einfach aus. Hm. René. Ja. Eine Weisheit des Tages? Oh, kannst du gerne machen. Alles klar. Publilius Syrus, das muss also ein römischer Senator wohl gewesen sein, der wird hier zitiert mit niemand weiß, was er kann, bis er es probiert hat. Ja. Ich würde sagen, in diesem Sinne seufz. Macht heute eine schöne Woche. Ja. Schöne 2 Wochen. Das ist doch mein wie sagt man, mein Finishing-Move. Achso, ja. Dein Weckruf. Genau. Nach Alexa, mach mir eine Stulle, sage ich doch immer noch eine schöne Restwoche. Genau. Und Marc, dir einen schönen Urlaub. Wir hören uns in 2 Wochen und Marc in 4 Wochen. Genau. Und alles gut auch beruflich. Ja. Oh Gott, oh Gott, genau. Oh Gott. Alles so. Klar und kiff nicht so viel. Alles klar, dann in 2 Wochen. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ich bin voll am Arsch, bis ich eigentlich nach Hause kommen soll. Wie? Ich habe extra den Standort gewählt hier. Um mich zu ärgern. Achso, ah, ja, ich dachte, du fährst mit Fahrrad. Nee, ist gut. Nicht bei dem Wetter. Ist ja völlig trocken. Naja, eben. Achso, du willst eher driften, so in Pfützen. Also, wenn ich ja flexibel. Ja, sicher, solange wie kein Schneelicht. Das ist ja, René voll am Start. Ich bin Mr. Flexible. Wenn ihr euch weiterhin so gut versteht und bei der Position. Wir verstehen uns super. Sind wir optimal. Optimal. Dann brauche ich nur noch einen Kugelschreiber oder eine Kugelschreiberin, die man ja auch sagen hat. Ja, du musst schon genderneutral sein. Hallöchen. Kiffen! Wir haben uns wieder in Berlin versteckt. Ihr dürft rausfinden, wo und dürft gerne vorbeikommen. Viel grün, oder Marc? Wir brauchen jetzt eine Stunde. Ach, das ist grün. Oh Gott, ist das alles kompliziert. Deswegen, ja. Instagram bin ich raus. Das ist ja nichts für junge Leute. Kommen wir auch Leute vorbei, die uns dann sehen? Das ist ein Friedhof. Ja. Nee, war mal ein Friedhof offenbar. Ey, wenn es mal ein Friedhof war, dann ist es hier ziemlich tot. Dann liegen hier wahrscheinlich irgendwelche Toten im Gebüsch. Na. Riechst du denn nicht? Das ist mir lieber, als wenn da lebende Leute liegen würden. Aber meinst du wirklich, die haben die alle wieder ausgebuddelt, als sie dann hier weg sind? Gut, Stefan, mach mal Handy aus, wir wollen jetzt loslegen. Kannst ja, sorry, hatte einen Auftrag. Oh, das, ich habe gerade eine Info gekriegt, neue Story. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht? Ja. Und geht weiter. Ja. Nee, das ist nicht komplett. Das heißt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht? Entschuldigung angenommen. Mhm. Und dann geht's weiter. Wir hatten mal Bahnhofsplätze gehabt. Ich bin ja schön. So. Können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht? Tut mir leid, ich bin Taxifahrer. Wissen Sie eigentlich, wie man zum Bahnhof kommt? Nee. Dann passen Sie auf. Gehen Sie die Straße genau. Es blinkt. Ach du Scheiße, es darf nicht blinken. Ich weiß nicht, ob das gut ist, seine Sache. Ich guck nochmal. Es blinkt. Musik. Ab. Oh Scheiße, warte, ich. Wenn man mal den falschen Knopf drückt. Hä, hey, was mache ich falsch? Alles. Ich will mein Telefon da nur umdrehen. So. So, jetzt ein etwas längerer Witz, mein letzter für heute. Okay. Ein älterer Mann fährt. Nee, ich fange nochmal an. Ja. Ein Mann fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt. Jetzt das, haben wir jetzt das ist eine fiese Stunden. Mücke, die hier rumschwirrt. Ja, aber die stört mich nicht, solange sie bei dir ist. Komm, reicht sitzt. So? Ja, natürlich. Sitz, dann geht da Musik perfekt rein. Die müssen kurz sein. Das müssen einfach. Ja, bam, bam, bam, bam, bam. Ja, meistens Musik. So 15 Sekunden haben wir. Story machen. Stopp, ja? Eine Story machen. Stopp und tschüss. So.